Als die Russen, damals noch Sowjetunion genannt, Marktwirtschaft und Demokratie bei sich eingeführt haben, da haben sie drei Ziele propagiert und auf die gesetzt. Sie wollten mit der Einführung der Marktwirtschaft und der Abschaffung ihrer Planwirtschaft das Wachstum ihrer nationalen Wirtschaft auf Vordermann bringen. Versprochen wurde zweitens gleichzeitig, dass so ganz nebenbei der Wohlstand der Leute wachsen würde. Und drittens, die Völker, die in diesem großen Reich zusammengeschlossen waren, sollten ihre Freiheit endlich genießen. Das Resultat in Bezug auf diese drei Ankündigungen: die Russen sind dabei, ihre Wirtschaft vollständig zu ruinieren. Jeder kennt die Bilder aus der Tagesschau, wo das Öl aus den Ölleitungen rausfließt, im Boden versickert, Reparaturmaterialien stehen nicht zur Verfügung. In Russland, vormals Sowjetunion, ein Staat, der ein großes Volk ernährt und gekleidet hat, bricht peu à peu eine um sich greifende Armut unter den Leuten aus. Und schließlich drittens, die Völker genießen ihre Freiheit maßgeblich dadurch, dass sie sich wechselseitig totschlagen. Tschetschenienkrieg. Angesichts dieses Bildes, das jedem geläufig sein kann, hört man im Westen vornehmlich zwei Kommentare. Der erste, um es negativ auszudrücken, vermeidet streng den Tonfall: das ist der Verlauf, das ist das Ergebnis der Einführung von Marktwirtschaft und Demokratie. Durch diese Brille betrachtet würden nämlich diese beiden Heiligtümer, Marktwirtschaft und Demokratie, gar nicht mehr so rosig dastehen. Stattdessen wird der andere Tonfall bevorzugt: wirtschaftlicher Niedergang, Armut und das Hauen und Stechen zwischen den Völkern, das seien gewissermaßen Turbulenzen, die sich aus der mangelnden Vollendung von Marktwirtschaft und Demokratie ergeben würden. Es findet also in diesem Sinne erst einmal eine Reinwaschung des Projekts statt, das die Sowjetführer frei gewählt haben, das ihnen aber auch heftig vom Westen anempfohlen wurde: Marktwirtschaft und Demokratie. Stattdessen dominiert im Westen eine heftige Empfehlung angesichts dieser Resultate des sogenannten Reformprozesses. Keiner stellt sich auf den Standpunkt, vielleicht mal das Argument einzuführen, ob hier nicht angebracht sei, einmal innezuhalten und die Ergebnisse dieses Reformprozesses mal zu würdigen und zu besichtigen, vielleicht nach Gründen zu fragen. Nein, der Tonfall kommt nicht auf, stattdessen heißt die Parole aller westlichen Kommentare: dieser Reformprozess muss weitergehen, ja, es muss unsere Leitlinie sein, unser westliches Bestreben sein, diesen Reformprozess unumkehrbar zu machen. Um es mal mit einem Vergleich zu kontrastieren: das, was im Moment sich in Russland darbietet, der monatlich bezifferte Niedergang der industriellen Produktion, streikende Bergarbeiter im Kusnetzbecken, ein ausgewachsener Krieg gegen eine Region, die austreten will aus dieser Föderation. Das wäre etwa so, wie wenn in Deutschland Bayern sich auf den Standpunkt stellen würde: jetzt haben sie die Nase voll von diesem Deutschland. Stoiber würde sagen, das Grundgesetz, das missachtet er ab sofort. Diese Verfassung will er für sein Bayern nicht akzeptieren. Er möchte aussteigen. Die Bundeswehr müsste gegen Bayern eingesetzt werden und die Generalität würde, à la Tschetschenien, am Ende den Einsatzbefehl verweigern. Das Parlament würde Kohl heftig kritisieren. Und zu allem Überfluss fangen 2 Millionen Bergarbeiter im Ruhrpott an zu streiken, weil sie endgültig die Schnauze voll haben. wegen der dauernden Lohnsenkung. Das wäre ein vergleichbares Szenario in der BRD. Ob da noch einer sagen würde, weitermachen wie bisher, oder ob nicht das den Tatbestand eines nationalen Notstands erfüllen würde, den jeder Politiker hier so sähe und auf den er auch reagieren würde, wie es bereits jetzt in dieser funktionierenden Marktwirtschaft und Demokratie im Vorhinein geplant ist. Notstandsgesetze werden dann ausgerufen, dann hört sich's auf mit der Pressevielfalt und dem Regieren übers Parlament, dann kehren ein paar andere Sitten ein. Da wird der Staat gerettet, statt seinem Zerfall beigewohnt. Der Westen würde also sofort in einer vergleichbaren Situation hier unterbinden, will ich sagen, was er den Russen heftig zur Fortsetzung anempfiehlt. Der Schluss daraus ist einfach: Es scheint ein kräftiges Interesse am Westen an diesem Niedergang Russlands zu geben. Und das einzige quälende Problem, das dabei aufkommt im Westen, ist das: Wie und mit wem kann man diesen Niedergang gestalten, sodass er die schiefe Ebene nach unten nicht verlässt? Geht es noch mit unserem Boris oder nicht? Das wirft zwei Fragen auf, die ich im Folgenden beleuchten möchte. Die erste ist die: Was ist eigentlich in einem Land wie Russland los, wenn diese Nation seit geraumer Zeit mit nichts anderem mehr beschäftigt ist als mit ihrem nationalen Niedergang? Wie ist es dazu gekommen? Was passiert da? Die zweite Frage: Wie kalkuliert der Westen? Was will der von denen? Zunächst zur Lage in Russland selber. Seit einiger Zeit dringt die Führung in Tschetschenien, der maßgebliche Mann heißt Dudajew, darauf, aus diesem Verband namens Russischer Föderation auszutreten. Der Mann pflegt einen Nationalismus, der darauf pocht: Ein eigenes Volk hat ein Recht auf einen eigenen Staat. Dieser Nationalismus ist gar nicht seine Erfindung. Schon zu Zeiten der alten Sowjetunion war es nämlich üblich, dieser nationalen Selbstbetrachtung von Völkern und ihren regionalen Führern Anerkennung zu zollen. Allerdings in berechnender Weise. Dass da die vielen Völker in ihrem nationalen Selbstverständnis anerkannt waren, das rührte von der Berechnung her, dass man im Gegenzug wollte, dass sie sich für diese Anerkennung dienstbar zeigen und sich zur Sowjetunion bekennen, sich in den Sozialismus fügen. Da durften sie ihre kulturellen Eigenarten pflegen, hatten auch gewisse Autonomierechte und standen zum Sowjetsystem. Dieser Nationalismus, der nie, trotz Lenin-Zitaten, aufgehört hat in der Sowjetunion, ist sogar richtig hochoffiziell in ein Recht gesetzt worden mit der Auflösung der Sowjetunion. Die ist nämlich nicht bloß mit einer Systemkritik aufgelöst worden, Sozialismus schlecht, Kapitalismus besser, sondern sie ist auch rückwärts betrachtet mit einer Kritik am Verhältnis zu den vielen Völkern in diesem Staat begraben worden. Und diese Kritik hieß: Der Zentralstaat Sowjetunion war doch letztlich eine einzige Fessel dieser von ihm selber anerkannten Nationalitäten. Der hat sie beschränkt in seinem eigenen Leben. Der hat sie sogar beschissen. Er hat sie nur deswegen anerkannt, damit sie zum Sozialismus ja sagen. Auf diese Weise ist mit dem Übergang weg von der Sowjetunion hin zu neuen Ufern dieser Nationalismus zu so etwas wie einem anerkannten Zweck erhoben worden. Vorher das berechnet eingesetzte Mittel der Sowjets. die Leute bei der Stange zu halten. Jetzt bei der Auflösung natürlich Nationalitäten, Ethnien begründen das Recht auf Staat. Entsprechend sieht der Zerfall auch aus. Es ist ja nicht die Sowjetunion als dieser große Klotz in ein neues Staatswesen überführt worden, das ein neues wirtschaftliches System einführt, sondern dieser Brocken hat sich zerlegt in die sogenannten GUS-Staaten. Also eine stattliche Anzahl von selbstständigen Staaten, die sich völkisch definieren. Weißrussen, Ukrainer, Kasachen, Russen. Und die Logik, die da in Kraft gesetzt wurde, ein Volk ist der anerkannte Berechtigungstitel auf einen Staat, auf Selbstständigkeit. Diese Logik, von der ist gar nicht abzusehen, warum sie bei Russland Halt machen sollte. Denn auch dieses Russland besteht ja nicht nur aus Russen, sondern setzt sich aus Vielvölkern zusammen. Da gibt es eben die Kaukasusvölker, die Tschetschenen, die Ossetien. Wenn man die Tagesschau anschaut, wird Russland von jeder Sendung mehr ein immer größerer Flickenteppich von neuen Vielvölkern, die sich zu Wort melden. Die stellen sich auf den Standpunkt, ein Volk, ein Staat. Und es ist überhaupt kein Kriterium absehbar, warum der Zerlegungsprozess bei einer Einheit namens Russland Halt machen sollte. Denn wenn Russen das Recht auf einen russischen Staat haben, so die Logik von Dudajew, dann haben Tschetschenen ein Recht auf einen tschetschenischen Staat. Die einzige Bremse für diese dauerhafte Zerlegung in immer kleinere Unterregionen könnte die Vernunft sein, aber die gibt es bei Nationalisten nicht. Deswegen gibt es bei denen gar kein Kriterium, außer einem. Das Interesse und die Gewalt. Ja, wenn ein größerer Brocken wie Russland diesen Prozess kappt und sagt, ja, als Untervolk sind mir die Tschetschenen noch recht, als selbstständiger Staat nicht, dann ist das eine gewaltsam eingebaute Bremse in eine Logik der Zerlegung in Staaten, die in sich diese Bremse gar nicht hat. Also pocht Dudajew auf dieses von höchster Seite ihm und anderen zugesprochene Recht auf Selbstständigkeit. Mit dieser Brille ausgerüstet entdeckt der Mann in dem Staat, in dem er jetzt steckt, eine neue Lage, die sich sehr wohl unterscheidet von der, in der er und seine Tschetschenen gestern in der Sowjetunion steckten. Der Mann rechnet beispielsweise vor, es ist schon Jahre her, dass neue Schienen nach Tschetschenien geliefert wurden aus Russland. Aber gestern noch hat die russische Zentrale beansprucht, dass Tschetschenien aus seinem Erdöl erlöst, die machen 5 Millionen Dollar pro Tag, Steuern abzweigt. Mit dieser nationalistischen Brille, ich will ein eigener sein, guckt der Mann in das Russland und stellt fest, einen positiven Beitrag, der für Tschetschenien und diese Region etwas hergibt, bietet dieser Staat nicht. Aber negativ stößt er ihn übel auf, als Blutsauger, als einer, der Steuern abzieht, aber nie Leistungen bringt. Wohlgemerkt, diese materielle Rechnung ist nicht der Grund für seinen Nationalismus. Denn bevor man so anfängt zu rechnen, wie steht Tschetschenien da, wenn man mal per Saldo ausrechnet, was floss an Gütern rein, was ging an Geld raus? Dann muss man ja schon im Gedanken diese geistige Klammer wir Tschetschenen gemacht haben, also von ihr ausgegangen sein. Die ist nicht das Produkt dieser Rechnung. Aber dieser Nationalismus fühlt sich endgültig bestärkt, dass er in diesem neuen Saftladen namens Russland positive Erfolge, Mittel nicht zu gewärtigen hat, den Staat aber negativ als Belastung, als Abzug erfährt. Also heißt die Devise raus. Das ist der führende Nationalismus in Tschetschenien, zu dem zwei Dinge hinzukommen und dann ist der Krieg perfekt. Das erste, was hinzukommt, ist, das Volk der Tschetschenen, spinnt genauso wie dieser Duda jetzt. Es ist traurig zu sehen, dass diese Menschen, armselige Gestalten, wenn man das Fernsehen anmacht, von einer Frage beherrscht sind. Und diese Frage heißt: Wer herrscht über mich? Daran soll sich die Lebensqualität dieser Menschen entscheiden, so denken sie. Und nicht an der ganz anderen, ja, zu welchen Zwecken wird denn in Tschetschenien regiert? Welche Erträge schauen dabei raus? Für mich, für andere. Nein, an der Frage, wer herrscht über mich, entscheidet sich für diese Menschen tatsächlich, ob sie den Landstrich gut finden, in dem sie wohnen, oder schlecht. Und die Antwort auf diese Frage, wer herrscht über mich, die liegt auf der Hand. Natürlich als Tschetschene, kein Fremder. Dieser Nationalismus von unten trifft sich also mit dem von oben. Aber nicht unter freiem Himmel und ohne Waffen, wie das die deutsche Versammlungsfreiheit verlangen würde, sondern die beiden treffen sich mit erheblicher Bewaffnung. Das ist nämlich die Hinterlassenschaft der Roten Armee, des Stücks Sowjetmacht, das in Tschetschenien verblieben ist, dem sie zum Teil gestanden haben. Da haben sie ein bisschen erpresst, Rotarmisten erst dann Tschetschenien verlassen lassen, wenn die schweren Waffen da blieben. Mit den drei Voraussetzungen ist alles vorhanden für einen ausgewachsenen Staatsgründungskrieg. Eine Clique von politischen Anstiftern, die auf Nationalismus setzt und Selbstständigkeit, ein leider loyales Volk, das dem zuspricht, und drittens jede Menge Waffen. Die Zentrale in Moskau hat die Sache zunächst so eingestuft: Dieses Ding, Tschetschenien, das ist sowas wie eine kriminelle Freihandelszone, so heißt der Jargon von Gratschow. Das ist menschlicher Abschaum, der sich nach oben gewühlt hat. Verbrecher eben, die heute, wie man erfährt, steckbrieflich gesucht werden. Ein Fallschirmjägerbataillon reicht und die Sache ist erledigt. Eine Strafaktion, quasi eine Polizeiaktion, hatte man sich vorgenommen. Das hat sich nun gezeigt, war weniger eine korrekte Bestimmung der Lage, als vielmehr die Bekanntgabe einer Rechtsauffassung. Und die lautet: Wer das russische Recht auf einen integren Staat mit unverletztem Territorium missachtet, austreten will, der stellt nicht einfach sein Recht gegen russisches, der wirft nicht eine Frage auf, sondern der verstößt zugleich gegen die Menschennatur. Der ist menschlicher Abschaum. Woraus man im Umkehrschluss schließen kann, dass so ein Typ wie Jelzin, besoffen oder nicht, diesen Rassismus beherrscht, seinen Rechtsstandpunkt wie eine Menschennatur zu behaupten, sodass jeder, der dagegen verstößt, daran Kritik übt, nicht mehr zu den Menschen gehört, sondern Abschaum genannt wird, mit dem man entsprechend verfährt. Diese Willenserklärung und die tatsächliche Lage haben allerdings differiert. Das hat nicht zusammengepasst. Eine Polizeiaktion ist aus dem Einsatz nicht geworden. Je länger sich das Ding hingezogen hat, umso mehr wuchs sich das Ganze aus zu einem richtigen, dicken Krieg. Und das Bemerkenswerte an diesem Krieg nun ist, wie um den gestritten und gerungen worden ist und bis heute gestritten wird, innerhalb der politischen Führer dieses Staates namens Russland. Da gibt es eine Fraktion, Jelzin und Konsorten, Gratschow, die auf dem Standpunkt standen: Wenn die Polizeiaktion nicht reicht, dann wird Krieg geführt. Das wird durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Und dann gab es eine andere Fraktion, dazu gehörten Gaida und solche Figuren, die bei der CSU ein- und ausgehen, die waren für Verhandlungen. Diese beiden Fraktionen haben sich gestritten mit bemerkenswerten Argumenten. Was sprach eigentlich gegen den Krieg? Was haben Gaida und solche Leute dagegen eingewandt? Ja, nicht, dass sie kein Blut sehen können. Sie haben gegen den Krieg eingewandt, er sei wirkungslos in letzter Instanz. Und gemeint haben sie damit Folgendes. Wenn man diese Tschetschenen unterjocht, dann ist es ein Sieg, der einem Strohfeuer gleichkommt. Einen Grund verschafft man denen so nicht, sich in die Russische Föderation einzufügen. Aber einen negativen Anhaltspunkt rauszuwollen, hat man ihnen damit präsentiert. Man begegnet ihnen rein gewaltmäßig, zwangsmäßig. Und das macht nicht nur die Tschetschenen, selbstgewiss in ihrer Absicht rauszuwollen aus diesem Staat, sondern das stachelt auch noch den Separatismus der anderen Völker in der Gegend an. Das war eine Domino-Theorie des staatlichen Zerfalls. Krieg ist wirkungslos, bietet keinen positiven Grund, drin zu bleiben. Ja, und was sprach gegen Verhandlungen? Was haben Jelzin und diese Typen gegen Verhandlungen eingewandt? Deren Argument war, wenn man mit Leuten, die auf Separation aus sind, anfängt zu verhandeln und Zugeständnisse macht, dann wittern die Morgenluft und wollen endgültig raus. Man bietet den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand. Außer der Gewalt, sagt dieses Argument, gibt es nichts Überzeugendes für solche Figuren, in diesem Staat drin zu bleiben. Der Streit verrät also, dass beide Parteien in diesem Für und Wider der Auffassung sind, dass dieser russische Staat seinen Föderierten, den Unterregionen, ein positives, nützliches Verhältnis nicht zu bieten hat, dessen wegen sie sagen könnten, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. In Russland integriert seinen Nationalismus als Regionalismus zu pflegen. Sowas ging übrigens früher mal. Da haben sie in Leningrad ihre U-Bahn bekommen. Kasachstan wurde ein Raumfahrtzentrum. Da wurde wahr, was der Lenin diesen Nationalitäten angeboten hat als Pfund. Ihr werdet nicht Opfer der Imperialisten draußen im Westen, die über diese kleinen Staaten herfallen. Kommt zu uns. Ihr dürft euren Nationalismus in der Region darin selbstständig betätigen. Wir sorgen dafür, dass das Ganze am Leben erhalten wird, dass ihr ausgestattet werdet und so fort. Frage. Das ist doch aber jetzt in dieser russischen Föderation immer noch genauso geregelt, dass die Tschetschenen beispielsweise einen Vertrag haben mit den Russen, was sie dürfen. Also dass sie so ein eigenes Grundgesetz oder was haben, auch eine gewisse eigenständige Verwaltung von dem Erdöl, was du gesagt hast. Und die kriegen ja auch was dafür. Also sie kriegen oder was davon und zahlen an die Russen Steuern. Ja, jetzt hast du überhaupt nicht dieses Verhältnis, das existiert nicht mehr in dem Sinn. Ja. Mir ist auch nicht, das zum einen und zum zweiten ist mir auch nicht ganz klar, wieso aus so einem Verhältnis nicht mal erst folgt, dass man jetzt im Fall der Tschetschenen den Russen aufmacht, ja, dann wollen wir eben mehr davon haben oder wollen weniger Steuern zahlen. Also praktisch die Anerkennung der tschetschenischen Nationalität und dazu gewisse Rechte. Ich verstehe nicht so ganz, warum das so dieser Gegensatz so absolut wird. Also so pur nationalistisch gesehen wird und so ausschließlich ist. Ich meine, dass dafür zwei Gründe verantwortlich sind. Der erste, den ich ausgangs genannt hatte, ist der. In diesem neuen Russland ist ein neues Verhältnis zu den Nationalitäten eingekehrt. Als diese Staaten, ehemals Unterabteilungen der Sowjetunion, aufgebrochen sind in ihre Gussunterabteilung, da ist der Nationalismus der Untervölker in ein Recht gesetzt worden, das er vorher nicht hatte. Zuvor sind die Leute berechnenderweise anerkannt worden, hatten aber auch zu gewärtigen, dass sie sich fügen müssen. Dieses Verhältnis, ihr müsst euch fügen, das haben die Russen selber, auch Jelzin, als das Verbrechen des alten Staates gegeißelt und gesagt, das war das Verbrechen der Sowjetunion gegen die Völker. Von euch zu verlangen, ihr hättet euch einer Zentrale zu fügen. Und die, jeder für sich, diese Gussfritzen, haben für sich ja auch dieses Recht in Anschlag gebracht und wahrgemacht. Die wollten ja gar nicht in einem Gesamtstaat als bloßer Teil fortexistieren, sondern haben sich als Ukraine, Russland, Weißrussland und so fort auf eigene staatliche Füße gestellt. Im Prinzip verlangt der Dudajew nichts anderes als eben dies. Er kann sogar übrigens noch zu Russland sagen, dass Russland sich selber immanent widerspricht. Wer sich nämlich über Russland, das ist der Staat der Leute, die Russen heißen, definiert, sagt selber, dass die Ethnie dort der Grund für diese so fest umgrenzte Staatlichkeit ist. Und dass er deswegen alle die, die nicht Russen sind, erst einmal von sich abgeschieden hat, was nicht russisch ist, um es dann hinterher hinzuzuzählen. Aber wenn ich zunächst die Kaukasusvölker, die nicht Russen, von mir wegschiebe und sage, der Staat ist russisch definiert, und sie hinterher dazuzähle, dann habe ich in der Logik dieser Nationalisten ein Unterordnungsverhältnis eingeführt. Das sind die, die eigentlich nicht zu Russland gehören, die ich mir aber kralle. Das ist der erste Grund, das ist der maßgebliche, damit ist der Treibsatz fertig, dafür, dass alle raus wollen. Und Tschetschenien ist nur der Auftakt, das geht jetzt immer so weiter. Inguschen und Tschetschenen und Osseten, alle wollen raus. Mein zweites Argument ist nur, dieser Wille, der ist jetzt fix und fertig mit meiner Erklärung, der wird so fuchtig, der wird so angestachelt, weil die Zentrale, von der sie längst los wollen, ihnen jetzt auch noch Material dafür liefert, dass sie das wie eine Fremdherrschaft, wie Blutsauger, wie Leute, von denen man nichts kriegt, sondern von denen man nur genommen bekommt, präsentiert kriegen. Das hat mit etwas anderem zu tun, auf das ich noch komme. Das hat mit ihrer Marktwirtschaft und ihrem Niedergang zu tun. Deswegen finde ich das Wichtige nochmal, was du eben über die leninische Politik gesagt hast. Ja, der Witz daran ist doch, das war ein wunderbarer Wohltag. Was die leninische und stalinische Nationalitätspolitik war, war ja auch nicht einfach nur ein Angebot an die Leute. Kommt jetzt hier, die hier mühselig und beladen seid, und dann könnt ihr uns jetzt den Leuten tun. Das war auch ein Angebot an den Nationalismus der Leute dort. Und deswegen musste doch überall irgendwo was hin. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man rationellerweise irgendwo ein Raumfahrtzentrum hinstellen soll. Bloß weil das ein bestimmtes Land ist, hat nichts mit vernünftigem. Naja, die haben sich schon ausgesucht, wo man am besten Raketen hoch und runter kommen lassen kann. Aber das Eigentümliche, was sie gemacht haben, war, ich will das nochmal von dem Fügen vom Rolf ein bisschen erweitern. Der Nationalismus war anerkannt als staatstragend. Als staatliches Ordnungsrechtsprinzip. Darin war er anerkannt und zugleich das Fügen hieß, er war auf eine Staatsaufgabe verpflichtet, auf ein ökonomisches System als Zweck der Politik, als Zweck der Gewalt war er verpflichtet. Also durchs Erledigen der arbeitsteiligen Aufgaben in diesem planwirtschaftlichen Gesamtzusammenhang der Union. Nur darin durfte man als Nation, als Rayon Zuständiger das Davons national verwalten. Aber man musste die Aufgaben an die Union erledigen und daran war geknüpft, was man für sich als Region rausgeholt hat. Das ist doppelt zum Verbrechen erklärt worden von den Reformern. Das System ist zum Verbrechen erklärt worden und das neue System sollte heißen, Marktwirtschaft sich selbst in Konkurrenz bereichern. Und alles planungsmäßige Arbeitsteilige sollte die Fessel sein für diese neue Wundermethode nationalen Reichtums. Und es war damit auf der anderen Seite der Nationalismus als solcher, also rein zu dem politischen Band erklärt worden, das überhaupt dort Gewalt rechtfertigt. Der Lenin, der hat sich gerechtfertigt so mit Sowjetmacht und Elektrifizierung. Aber diese neuen Gewalthaber rechtfertigen sich damit, ein Volk, ein Reich, ein Führer, um es mal knapp zu sagen. Und das ist die neue Parole. Das ist die Demokratie. Ein Volk soll sich dazu aussprechen, so wie hier übrigens auch, ne? Ein Volk soll sich dazu aussprechen, dass sein innerstes Herzensbedürfnis ein Staat ist. Seiner eben. So ist das freigesetzt worden, was tatsächlich in dem alten Quatsch konserviert worden war. Aber jetzt richtig freigesetzt worden als, ihr habt das Recht und wir versprechen euch auch, das ist überhaupt der Erfolgsweg. Stellt dich die Antwort fürs Erste zufrieden, wollen wir erstmal weitermachen. Das ist gut, das sollte sie sein. Der Streit, der um diesen Krieg entbrannt ist, den habe ich zitiert und seine Argumente ein bisschen nachgezeichnet, um damit Folgendes zu belegen. Diese beiden Fraktionen, Jelzin und Co., die auf dem Standpunkt standen, den Krieg durchziehen, das Territorium zusammenhalten und die anderen verhandeln. Die sind sich in einem abstrakten, meint getrennt von dem Weg, der da jetzt beschritten werden soll, einig. Ja, Russland zusammenhalten, das gibt man nicht einfach weg. Und propagieren jetzt in den Augen des jeweils anderen vollständig untaugliche Wege, dies zu tun und begegnen sich so, dass der eine den anderen Vaterlandsverräter schimpft. Eine Einigkeit in dieser elementarsten Staatsfrage, das Territorium wird man ja wohl zusammenhalten müssen, ist bei denen gerade nicht festzustellen. Die Quelle für diesen Streit, warum der so ausgeht, dass immer der eine dem anderen die Wirkungslosigkeit seines Weges vorrechnet, das wollte ich andeuten, das kommt daher, dass da was dran ist, dass die damit bekannt geben, sie könnten gar nicht, selbst wenn sie wollten, einen positiven Grund nennen, warum dieser Dudajew in diesem Laden drin bleiben sollte. Das geben sie damit bekannt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Streit schon so geht, machen wir Krieg oder verhandeln wir? Wenn es um das Heiligste eines Staates geht, das ist eine sehr elementare Bestimmung, Territorium, auf dem die Gewalt herrscht, dann ist eben in letzter Instanz für so einen Führer klar, schlagen wir uns auf die Seite, mit Gewalt zusammenhalten. Da liegt wenigstens in der eigenen Hand, was da rauskommt. Und nicht am Willen des anderen. Dieser Weg ist ja auch beschritten worden und auch der hat etwas offenbart über den Zustand, in dem sich dieses Russland mittlerweile befindet. Die Gewaltfraktion Krieg gegen Tschetschenien hat sich ja fürs Erste durchgesetzt. Die Armee ist losmarschiert und bietet nicht nur im Westfernsehen ein ganz merkwürdiges Bild. Die Soldaten, erfährt man auch in russischen Fernsehberichten, die bei uns so eingespielt werden, sind schlecht ausgerüstet, hocken frierend im Kaukasus, es ist Winter, und warten auf den Einsatz. Der Einsatzbefehl kommt, maßgebliche Generäle verweigern, den Befehl auszuführen. Etliche treten zurück, manche werden zurückgetreten. Vorgestern berichtet der Weserkurier, dass richtige Pilgerfahrten in den Kaukasus unterwegs sind, wo russische Mütter anreisen, um ihre Jungs heimzuholen. Komm weg hier. Dass Mütter so gestrickt sind, ist normal und verständlich. Das Dolle aber ist, man lässt sie. Man lässt sie ihre Jungs heimholen. Da wird mit der Armeeführung gesprochen und verhandelt und die hecken Pläne aus, wie man die Jungs findet, wo sie gerade sind, und etliche werden gelassen. Es kommt so weit, dass nachdem 3 stellvertretende Verteidigungsminister verschlissen zurückgetreten sind, Gratschow persönlich in den Kaukasus muss und Elitetruppen heranführt, um einen Krieg zu führen, den diese Armee entweder nicht führen will oder nicht kann oder irgendetwas dazwischen. Daraus kommen 2 Schlussfolgerungen. Die eine ist die, es scheint mittlerweile so zu sein, dass das Machtinstrument des Staates selbst materiell ausgehöhlt ist. Zunehmend mehr jedenfalls. Und zweitens, die Loyalität dieser Armee steht in Frage. Und das wird überdeutlich an den beiden Einwänden, die fast durchweg von Leuten aus der Armee geäußert werden. Der eine Einwand heißt, es kommt nicht in Frage, dass wir auf das eigene Volk schießen. Und der andere heißt, dieser Krieg ist sinnlos. Diese beiden Äußerungen, Schattierungen davon, sind der Kommentar maßgeblicher Teile der Armee. Ausnahmen gibt es, von denen rede ich nicht jetzt. Was heißt das? Nicht auf das eigene Volk schießen, das knüpft an das Selbstverständnis der Roten Armee zu Zeiten der Sowjetunion. Da war klar, diese Armee ist zu dem Zweck geschaffen, dass Volk oder die sowjetischen Völker gegen Anfeindungen von außen zu verteidigen, gegen den Faschismus maßgeblich, aber doch nicht, um im Inneren auf Volksgenossen loszugehen. Das knüpft an dieses Selbstverständnis einer Armee und verrät, dass die jetzt in Russland stehende Armee der Staatsräson eines gar nicht mehr existierenden Souveräns sich mehr verpflichtet weiß, als der Raison des jetzt Aktuellen. Dem sagt sie nämlich, deinen Krieg, da den du machst, den du befiehlst, Tschetschenien, das halten wir für sinnlos. Das ist der Gipfelpunkt, der denkbar ist im Verhältnis von Armee und Staat, dass eine Armee sich der elementarsten Aufgabe, für die sie vorgesehen ist, ein Territorium zu wahren, auf dem der Staat seine Macht ausübt, dass sie sich dieser elementarsten aller Bestimmungen eines Armeeeinsatzes verschließt mit dem Argument, das ist sinnlos. Die ist also der verblichenen Staatsräson mehr verpflichtet als der jetzigen. Was beweist, diese Armee steht diesem Souverän nicht als dem letzten, obersten Zweck bedingungslos zur Verfügung. Dass sie überhaupt in eine Diskussion eintritt, Krieg ja oder nein, schon das für sich ist quasi der ganze Kulminationspunkt, da ist der Totalkrach fertig. Eine Armee, schaut mal, wie hier der Naumann verkehrt mit Rühe, eine Armee, das ist der Sache nach das Werkzeug eines staatlichen Willens. Die hat zu marschieren, wenn die politische Führung sagt, jetzt und wohin. Aber nicht zu diskutieren. Eine Armee ist doch nicht neben dem staatlichen Willen ein eben solcher Wille, der sich mit diesem Staat in eine Diskussion begibt, einen Disput anzettelt, von dessen Verlauf dann abhängig ist, ja, ob die Truppen Jelzin an die Front schicken oder umgekehrt. Ja, wunderbar, also was wollen wir da? Ja, geht in meine Richtung. Das Volk schließlich, habe ich schon zitiert, in Form der Mütter, die jetzt da touristisch unterwegs sind, schämt sich für diesen Krieg in maßgeblichen Teilen, wie man das aus dem Fernsehen erfährt, fragt sich, wofür sterben unsere Söhne? Also auch hier Fehlanzeige. Ein Zwischenfazit. Ich meine, was sich an diesem Tschetschenienkrieg zeigt, das ist etwas ganz anderes, als dass ein funktionierender Staat Probleme mit seinen Rändern bekommt. Was sich an diesem Krieg zeigt, ist, die Nation selber ist in Zersetzung begriffen. Die drei elementarsten Bestimmungen eines intakten Staates, die sind in Frage gestellt. Ein Gewaltmonopol, dass sich eine Gewalt über alle Interessen gestellt hat, sich durchgesetzt hat, alle anderen hören drauf. Ein Gewaltmonopol dieser Art ist nicht in Sicht. Ein Volk auch nicht. Das ist ja nicht einfach ein Menschenhaufen, der einer Herrschaft unterliegt, sondern das ist ein Menschenhaufen, der seinen Willen so zugerichtet hat, dass er Ja sagt zu dieser Herrschaft, dazu steht, macht, was er soll. Nicht absehbar. Immer mehr Fragezeichen deuten sich an. Und drittens, darüber ist am Ende nicht einmal mehr das Gebiet sicher, das Territorium, auf dem dieser Staat das Sagen hat. Siehe Tschetschenien. Fällt das Ding ab oder nicht? Die Frage ist offen. Diese, ich nenne es mal politische Zersetzung dieses Staates, dieser Nation, die beruht maßgeblich auf einer anderen Art von Zerstörung, die seit einigen Jahren in Russland planmäßig verfolgt wird. Eine wirtschaftliche Ruinierung dieser Nation. Angefangen hat sie mit dem Programm, wir führen die Marktwirtschaft ein und verabschieden unsere Sorte Planwirtschaft. Diese alten Kommunisten, Sowjets, die standen auf dem Standpunkt, ihre Sorte Planwirtschaft, die kommt ihnen ineffektiv vor. Mit Blick auf den Kapitalreichtum, der sich in westlichen Staaten ansammelt. Und sie waren zu dem Schluss gekommen, wir müssen den Kapitalismus übernehmen, der ist eine effektivere Art und Weise, wie eine Nation und der Staat zu Reichtum kommen. Darin lag ein kleiner Trugschluss, nämlich der, Kapitalismus, das ist gar nicht, wie die gemeint haben, eine andere Methode des Wirtschaftens, bloß eine andere Art und Weise, wie man aus den vielen Rohstoffen, die es in Russland gibt, den Öllagern, den Gaslagern, den vielen Fabriken, die sie hatten, mehr macht, als man ohnehin schon hatte. Sondern was sie lernen mussten, aber nie begreifen, das ist, dass dieser Kapitalismus nicht eine andere Art des Umgangs mit Wirtschaftsgütern ist, sondern einen neuen Zweck einführt. Wie ging es gestern? Die Russen, steht jetzt immer für Sowjetunion, die hatten bei sich eine verkorkste Sorte von Planwirtschaft eingeführt. Geplant wurde da nicht einfach in dem schlichten, gebrauchswertmäßigen Sinne, dass man den Bedarf an Häusern, Socken und so fort erhebt, die Produktionsinstrumente entsprechend plant, verteilt, damit dieses Ergebnis zustande kommt, sondern auch in dieser Planwirtschaft war es Usus, dass die Betriebe Güter mit einem Preis hervorzubringen hatten, der auch dem Namen nach einen Gewinn einspielen musste. Es ging um Geld verdienen mit diesen Waren. So sah das aus. Aber doch nicht so, dass dieses Geld das Ziel des ganzen Produzierens war, sondern es war ein staatlich eingesetztes Mittel, Güter zu ver- und umzuverteilen, damit ein gewünschtes Gesamtprodukt in der Gesellschaft zustande kommt. Die Preise waren nicht freien privaten Betrieben und der freien Konkurrenz überlassen, sie waren staatlich definiert. Da konnte zwar die Energieindustrie Gas und Öl produzieren und dafür ein Geld verlangen, aber an dem hat der Staat sofort einen Widerspruch entdeckt. Der Gaspreis ist für den Energieproduzenten gut, wenn er hoch ist, das bekommt den Gewinn. Aber für die Stahlindustrie, die damit Stahl machen soll, ist der hohe Preis schlecht, da ist genau das Umgekehrte gut, der niedrige. Der Staat hat sich diesem Widerspruch so gewidmet, dass er gesagt hat, beiden Interessen soll gedient sein, indem ich den Preis festlege. Dann hat er die Produktion von Energie mal anstacheln wollen, indem er die Preise hochsetzt. Dann sollte aber der Verkauf zu diesen Preisen auch nicht zu einem Einbruch der Stahlindustrie führen. Dann wurden die Preise wieder heruntergesetzt und so fort. Mit anderen Worten, es hat sich auf diese Weise mittels Geld eine Verteilung von Produkten und des Produktionsergebnisses eingestellt, die im Prinzip den staatlichen Maßgaben entsprach. Von gewissen Störungen und Friktionen, die im Westen immer belächelt worden sind, mal abgesehen. Mal gab es zu wenig Socken, dann gab es zu viele Häuser ohne Fenster und so fort. Mit den Arbeitern der Konsumptionssphäre hat er es im Prinzip gar nicht anders gehalten. Auch die Konsumgüterindustrie, die Fabrikanten von Brot, Lebensmitteln und so fort, sollten die Lebensmittel mit Preisen verkaufen, aus denen Gewinne herausschauen sollten, jedenfalls rechnerisch. Aber dieser Staat hat nie zugelassen, dass am Tomatenpreis, den die VEB sich da gewählt haben oder den der Staat ihnen zugewiesen hat, dass sich daran die Reproduktion seiner Arbeiter bricht, dass die nicht kaufen können, was sie zum Leben brauchen. Da hat er auf einem bescheidenen Niveau, aber das immer Steuerungsinstrument, um eine Produktion anzustacheln, wie er meinte, und deren Ergebnisse zu verteilen, damit überall das Gewünschte zustande kommt. Und darüber haben sich zwischen einem Kombinat, das Reifen produziert, und einer Transportindustrie, die Autos herstellt, sehr festgefügte Lieferbeziehungen ergeben. Das war klar, dass man von diesem da in der Nachbarschaft wohnenden Kombinat x Tonnen Reifen jedes Jahr bezieht, dass man von der Stahlindustrie nebenan so und so viele Tonnen Stahl bekommt. Das alles war ein fest eingerichtetes Verhältnis. In diese so von ihm selber zurecht konstruierte Produktion führt der Staat nach dem Ableben der Sowjetunion etwas vollständig Neues ein. Das vollständig Neue heißt, ab sofort soll Geld, das Geldverdienen, das Vermehren von Geld, der maßgebliche Zweck allen Produzierens sein. Der Staat trennt sich von den Betrieben, die sollen in private Hand übergehen. Die Betriebe selber sollen zusehen, wie viel Geld sie mit den von ihnen produzierten Waren aus dem Markt herausschlagen können. Und damit sie das können, ist seine erste und elementare Tat für seinen neu eingeführten Kapitalismus die Freigabe der Preise. Und dieses Ding, das wirkt wie ein Treibsatz. Betrachtet man mal die Konsumptionssphäre und deren Verhältnis zu den Betrieben. Die Russen hatten immer gute Ratgeber im Westen. Sie wussten, Preisfreigabe, das verlangt erst einmal eine wichtige und entscheidende Ausnahme. Beim Preis der Arbeit muss man für Fixität sorgen. Der muss niedrig sein und nicht frei. Der Lohn blieb also erst einmal fest, und zwar unten. Die Preise für Brot, für Fernseher, für Möbel und so fort, die waren frei. Die Betriebe, die dieses Zeug produziert haben, die haben getan, was ihnen aufgetragen war, nämlich aus dem Markt, wo ihnen die Kaufkraft der Arbeiter entgegenlugt, das herauszuholen, was geht. Die haben die Preise kräftig hochgesetzt. Wie man erfährt, hat sich der Brotpreis in Russland mehr als verzehnfacht. Was ist die Folge davon? Ja, nehmen wir den Brotproduzenten. Das, was dieser Betrieb, der Brotfabrikant, durch seinen Preisaufschlag mehr konfisziert am insgesamt vorhandenen Lohn, der da als Kaufkraft steckt, das steht für die Realisierung, für das Einkaufen bei anderen Betrieben nicht mehr zur Verfügung. Also etwa beim Möbelfabrikanten, bei der Autoproduktion und so fort. Die Wirkung dieses konfiskatorischen Aktes, Preise hoch, ist, dass an anderer Stelle der Konsumgüterindustrie Ausfall stattfindet. Brache, Rückgang der Produktion. Nimmt man mal das Verhältnis der Produktion insgesamt, wo es um Produktionsmittel geht, das Verhältnis zwischen Betrieben, zeichnet sich eine ähnliche Konsequenz ab. Der Fabrikant A macht Gebrauch von freigegebenen Preisen, erhöht ihn und nimmt damit, mit diesem Preisaufschlag, seinem Käufer ein Geldquantum weg, das der gestern noch für den Einkauf bei einem anderen Fabrikanten eingesetzt hat. Auch da findet Brachlegung statt. Es gibt eine zweite Folge, die den, der auf diese Weise jetzt mehr Geld an Land gezogen hat, nicht unverschont lässt. Der hier beim Verkauf viel mehr als gestern jedenfalls einnimmt, der verliert diesen Überschuss, sobald er selber als Käufer auftritt. Da muss nämlich er den anderen den Preisaufschlag bezahlen, den er gestern selber eingesackt hat. Entweder es tritt dies ein, rückgängig machen des Erfolgs von gestern, oder diese Zeichen mehren sich, die Brachlegung, die geht mittlerweile so weit reihum, dass gar nicht mehr genug Käufliches vorgefunden wird. Der kann gar nicht einkaufen. Es gibt manches einfach nicht. Wie man hört, ist die Transportindustrie, insbesondere die Eisenbahnindustrie in Russland, damit beschäftigt, die Ersatzteile, Achsen, Räder und so fort, nicht mehr aus einer funktionierenden Produktion zu beziehen, sondern aus dem Ausschlachten von ausrangierten Waggons zu decken. Was findet also da statt? Nicht das, was sich die russischen Urheber der Preisfreigabe erhofft hatten, dass nämlich der freigegebene Preis eine allseitige Produktion von mehr in den Betrieben anstachelt, weil, so die Begründung, ja jetzt der private Nutzen der ganzen Anstrengung klar ist. Das sind Gewinne, die in den Betrieben verbleiben, nicht an den Staat abgeführt werden. Nicht das findet statt, sondern der freigegebene Preis führt in erster Instanz dazu, dass Vorhandenes umverteilt wird und gleichzeitig die Produktionsstätten dezimiert werden. Alle alten, eingerichteten Lieferbeziehungen, auf die Verlass war, so und so viel Tonnen Stahl, so und so viel Tonnen Reifen, werden in der Transportindustrie jährlich angeliefert. Diese festen Kontingente, die zerplatzen daran, dass ab sofort nicht mehr diese Kontingente abgeliefert werden, sondern ein freier Preis dafür sorgt, dass davon nur noch Bruchteile ankommen, am Ende gar nichts mehr. In diesem allgemeinen Wuchern, Geldüberschüsse durch Preiserhöhungen zu erzielen, stehen einige besser da als andere. Einige haben was verkauft, Geld an Land gezogen, andere nicht. Da gibt es Unterschiede. Wer wie sehr an dem Prozess gewinnt oder verliert, das kommt darauf an. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie unentbehrlich die Sache, die Ware ist, die ihr Fall bietet. Da ist ein Brotfabrikant besser bedient als der von Farbfernsehern oder Zahnspangen. Schranke ist auch da der verfügbare Lohn der Leute. Es kommt zum Beispiel darauf an, welcher Betrieb zu Beginn der Preisfreigabe über wie viel Vorrat an bereits fix und fertigen Waren, Rohstoffen etc. verfügt. Dass das ein Ideal ist, das versteht sich fast von selbst. Weil wer das sein Eigen nennt, Vorräte an bereits Produziertem, der zehrt vom Alten als Verkäufer, sackt er den Preisaufschlag ein, ohne dass er gleich wieder Opfer des Neuen wird und beim Einkaufen der Produktionselemente für die Erneuerung draufzahlt, was er dort eingenommen hat. Verlieren in diesem so freigesetzten Prozess tun alle, aber einige bleiben übrig. Das Ergebnis ist zusammengefasst der wirtschaftliche, spiralförmig nach unten weisende wirtschaftliche Niedergang, der sich in so gigantischen Zahlen ausdrückt wie die Vorjahresproduktion im Januar 95 liegt 25% unter der des Vorjahresmonats. Das sind etwa die Dimensionen des Zusammenbruchs von Produktion. Dieser Prozess, der könnte erst einmal so weitergehen. Was da stattfindet, habe ich Umverteilung von Vorhandenem genannt durch Preisaufschläge. Betriebe produzieren keinen Überschuss, sondern stellen einen nicht produzierten in Rechnung, indem sie den Preis hochsetzen. De facto, sachlich betrachtet, heißt es, was jetzt noch der eine an Produkt hat, wird auf die andere Seite geschaufelt. Das ist, was man Wucher nennt. Nämlich die Angewiesenheit eines Käufers, die Not, unbedingt die Sache zu brauchen, die man selber feilbietet, zum ganzen Grund dafür zu machen, wie man den Preis einstellt, nämlich so hoch wie möglich. Und das gegenüber einer Quelle, die man für diesen Überschuss haftbar macht, die diesen Überschuss gar nicht hergibt, sondern Altes, bereits Vorhandenes verschleudert. Das könnte eine ganze Zeit so weitergehen. Die ganze Grenze für diese Umverteilung ist einfach die: Irgendwann ist eben umverteilt. Dann haben viele nichts mehr, aber einige hocken dann auf was. Die haben dann Waren an Land gezogen, die haben Produktionsmittel, die haben auch Geld und stehen gegenüber brachgelegten Fabriken, Produktionsmitteln, die keiner lohnen zu benutzen weiß, die man aber sicher für einen Apfel und ein Ei kaufen kann, und einem riesigen Heer von Armen, von Leuten, die nicht mehr beschäftigt sind. Kurzum, dieses Ergebnis freigesetzter Preise, das führt gar nicht zu nichts, sondern das führt ungefähr zu dem, was Marx ursprüngliche Akkumulation genannt hat. Wenn man das lang genug betreibt, dann hat man am Ende auf der einen Seite eine Konzentration von Geldhaufen in der Hand von ein paar Betriebsdirektoren, eine Konzentration von Produktionsmitteln und das Gegenüber dazu, das Pendant, ein riesiges Heer von Leuten, von armen Schluckern, die nicht wissen, wovon sie leben sollen, die man also billig kaufen kann. Man hätte alle Voraussetzungen für das Ingangsetzen einer Produktion parat. Du musst lauter reden. Bisschen lauter, bitte, oder aufstehen. Nun, wenn wir heißen, folgen sollen, eine eigene Abschöpfung, die machen wir mal einkommen. Ich glaube, dass das jetzt der offizielle, quasi behinderte Wohnstab ist, normalerweise in der Marktwirtschaft, Preissetzung schaffen. Ich habe deine Frage verstanden, mir wäre sie 10 Minuten später lieber gewesen, weil der Gedanke dann fertig gewesen wäre. Ist die Frage verstanden? Er fragt, warum klappt denn dort nicht, was bei uns klappt? Gegen diese Frage sage ich erst einmal, diese Frage geht von einer verkehrten Unterstellung aus. Meine Behauptung soeben sollte erst einmal heißen, es gibt etwas bei denen da drüben, das klappt. Wenn man diesen Schwindel lang genug fortsetzt, dann ist das Ergebnis das, was ich soeben gesagt habe. Da gibt es Figuren, die hocken auf Geld, da gibt es Produktionsmittel und da gibt es billig zu habende Arbeiter. Die kann man einkaufen und dann kann man produzieren. Das wäre ein mickriger, kleiner Manchester-Kapitalismus. Dass das bis zu diesem Punkt nicht fortgedeiht, das liegt erstmal an etwas ganz anderem. Die Russen, die diesem Prozess beiwohnen, die lassen ihn nicht zu. Die wollen nicht, dass das Niveau der industriellen Produktion, das es bei ihnen ja gibt, wegen ihrer alten, überkommenen Planwirtschaft, die wollen nicht, dass dieser so gigantische Produktionsapparat, der stattliche Ergebnisse hervorgebracht hat, gestern, zusammenschmilzt auf diesen, ich nenne ihn mal mickrigen Kern, wo sich aufhört mit dem Wuchern, weil die Ausgewucherten ausgezehrt sind und dass man dann anfangen muss, was Neues zu produzieren. Diesen Punkt lassen die nicht zu, aber nicht, weil so nicht Kapitalismus ging. Der Kapitalismus in England, der hat auch nicht anders angefangen. Da sind auch Leute durch die Welt gereist und haben die Azteken und Indios umgenagelt, das Gold heimgetragen, da hatten sie Geld. Und dann haben sie die, die vorher als Bauern ihren Unterhalt hatten, von ihren Feldern vertrieben, da hatten sie vogelfreie Arbeiter. Ja, der Kapitalismus, der da angefangen hat, der hat auch nicht Daimler-Benz und Flicks und Abs beherbergt. Der ging mit einem riesigen Heer von Nichtbenutzten los und mit solchen Geldsäcken und Produktionsinstrumenten, die haben klein klein angefangen. Das Ergebnis ist in Russland lässig zu haben. Die Verbrecher, die jetzt die Mafia machen, die bringen doch das Geldvermögen zustande, mit denen man übermorgen einen Betrieb aufmachen kann. Die Massen, die da hingehen müssten, da hat man eine riesige Auswahl. Zu diesem Punkt kommt es nicht, weil der russische Staat sagt, sein Maßstab, dessen wegen er Kapitalismus einführt, will gar nicht Kapitalismus überhaupt, den könnten sie ja haben, diesen Scheiß halt, sondern er hat den anspruchsvollen Maßstab, dass er einen nationalen Kapitalismus auf Weltmarktniveau haben möchte. Der Wahn ist quasi, das ganze alte Produktionsgerüst der Sowjetunion auf kapitalistische Füße gestellt und eine Wunderwaffe der Konkurrenz gegen Japan, Deutschland und den Rest. Weil er diesen Maßstab hat, lässt er etwas nicht zu, von dem, jetzt knüpfe ich wieder an deine Frage an, ich erst einmal sagen würde, ja, das würde schon funktionieren, einen Kapitalismus dieser ursprünglich akkumulierenden Art, den würden sie ja hinkriegen, den wollen sie nicht. Und was sie jetzt tun ist, sich zu überlegen, wie kann man das verhindern, ohne in den staatlichen Dirigismus zu verfallen, so sagen sie, den sie sich gestern selber vorgeworfen haben. Sie wollen nicht einfach die von ihnen selbst hervorgerufene Wirkung der Preisfreigabe verbieten, unterbinden, sondern die Russen stehen auf dem Standpunkt, der Staat habe sich aus der Konkurrenz herauszuhalten. Erst dann trägt sie ihre wirklichen Früchte. Und deswegen leuchtet ihm nur ein einziges Eingriffsmittel ein, das er nicht als Dirigismus beschimpft. Das Mittel des Geldes, des Gelddruckens, des mit Geld Ausstattens, sodass man nicht staatlich direktiv gegen die Konkurrenzergebnisse vorgeht, sondern der Konkurrenz beispringt mit ihren Mitteln, mit quasi systemkonformen Mitteln. Die Tat, mit der sie das tun, ist, sie drucken Rubel. Der Staat druckt Rubel und wo immer er meint, der Ruin eines großen Betriebes beschwört eine nationale Katastrophe herauf, da springt er mit seinen gedruckten Rubeln ein und sagt, gut, Stahlindustrie, ich sehe, du bist nicht zahlungsfähig, du bist so ein Opfer des allgemeinen Wuchers, der Preistreiberei. Ich will aber Stahl, deswegen gebe ich dir jetzt staatlich gedruckte Rubel. Der Effekt davon ist, dass der Staat einen neuen Spielraum schafft für die von mir skizzierte Preistreiberei. Ja, er schattet in der Tat manch einen zahlungsunfähigen Kunden wieder mit Geld aus. Aber um den Preis, dass der Prozess, den ich dargelegt habe, damit fortgesetzt wird. Auch da gibt es wieder ein Stück Geld, dass sich die Wucherer mit ihren Preistreibereien an Land ziehen können. Bloß, das ist nicht alles. Es ist nicht einfach die Verlängerung dieses alten Prozesses, sondern es kommt was völlig Neues hinzu. Wenn nämlich auf diese Weise, gestern steht in der Zeitung, sind massenhaft Rubel für diese streikenden Bergarbeiter in Kusnetz oder wo sie sitzen, hergestellt worden, weil die seit 4 Monaten kein Geld bekommen haben. Wenn auf diese Weise immer mehr und immer wieder staatliche Rubel in den Markt geschüttet werden, dann werden darüber die bei den Wucherern an Land gezogenen Geldvermögen entwertet. Dann ist es eben gar nicht so, dass diese Blutsauger das, was bei den anderen zu holen war, auf sich umverteilt haben. Und wenn nichts mehr umzuverteilen geht, dann müssen sie in den sauren Apfel allen Kapitalismus beißen, nämlich neu produzieren. Sondern darüber, dass die Rubeldruckerei nicht aufhört, die die Preistreiberei ad infinitum fortsetzt, werden die von denen annektierten Rubelmassen ihrerseits wertlos. Auch damit kann man immer weniger kaufen. Heute verdient, morgen schon entwertet. Die Inflationsraten, die bekannt gegeben werden, heißen in Russland 500, 600, 700%. Das Ergebnis dieser quasi staatlichen Rettungsversuche, dem wirtschaftlichen Ruin Einhalt zu gebieten, den er mit seiner Preistreiberei selber hervorruft. Die Wirkung davon ist eine doppelte. Auf der einen Seite, der Staat finanziert mit seinen Rubeln den Wucher derer, die die Preise hochtreiben. Das bilanziert er auch und sagt, seine Staatsschulden wachsen, ohne dass eine Industrie hinterher wächst, die Ergebnisse hervorbringt, bei denen er über Steuern partizipiert. Und auf der anderen Seite findet das statt, was die Russen selber das Ärgernis der Inflation des Rubel nennen. Dauerhafte Vermehrung dieser Rubel. Entwertet ihn, macht ihn untauglich, darüber überhaupt einen Wert festzuhalten. Was heute 100 ist, ist morgen 50. Führt dazu, dass in der Wirtschaft mehr und mehr gar nicht mehr gegen Rubel verkauft wird, sondern die Industrie ein werthaltiges Geld will, sucht und in Devisen findet. Damit, jetzt komme ich zu deinem Punkt zurück, ist das, was ich die wirtschaftliche Zerrüttung Russlands nennen möchte, komplett. Mit der Einführung des Geldes als Zweck der Produktion, mit der Herrschaft des Rubel, wird der wirtschaftliche Ruin, der Niedergang von Betrieben, das Brachleben freigesetzt. Und die Rettungsversuche dieses wirtschaftlichen Niedergangs, Rubeldrucken, sorgt dafür, dass die Untauglichkeit des Rubels festgeschrieben wird. Rubel macht Wirtschaft kaputt, Geldpolitik, Rubeldrucken macht Rubel kaputt. Mit dem Zirkel ist das, was die Russen als ihren wirtschaftlichen Niedergang vor sich sehen, fertig. Deine Frage ist nicht bloß deine. Die kommt den meisten. Alle Argumente, die mag man jetzt plausibel finden, die ich vorgetragen habe. Mehr oder weniger, wer nicht soll sagen, was nicht. Es bleibt aber, wenn man nach Haus geht, immer dieser letzte Vorbehalt, dieser Gewissenswurm, aber warum klappt bei denen nicht, was bei uns klappt? Das war deine Frage. Deswegen will ich jetzt diese Frage beantworten. Diese Frage, die unterstellt etwas. Das Bild, das aus dieser Frage klingt, heißt, ja, wenn man in Russland etwas möchte, dann kann man nicht einfach sein Geld einstecken, zum Markt gehen und einkaufen. Das geht nicht. Entweder das Geld wird nicht genommen oder es gibt die Sache nicht. Das meint ja eben doch wohl umgekehrt, das, was hier bei uns im Westen funktioniert, das sei eben das. Wann immer sich ein Bedarf regt, findet der käuflich auf dem Markt, was er begehrt. Das, sage ich, ist die ganze falsche Unterstellung in der Frage, warum funktioniert drüben nicht, was hier funktioniert. Mit der verbaut man sich alle Erklärungen. Warum ist die Unterstellung falsch? Ist es denn überhaupt wahr, dass hier im Westen der Bedarf an Gütern und auf der anderen Seite das Produkt, mit dem er befriedigt wird, dass das zwei selbstständig existierende, selbstständig ermittelte Größen sind, wo man auf der linken Seite beim Bedarf zusammenrechnet, so und so viel Autos, so und so viel Wohnungen und so fort werden gebraucht. Da gibt es eine Produktion, die ihre Produkte auf den Markt wirft. Beides wird zusammengeführt über Geld. Die Invisible Hand, die unsichtbare Hand, führt zu einem Gleichgewicht, sodass jeder Bedarf das Produkt findet und sich mit Geld ergattert und jeder Produzent seinen Käufer findet, dem er sein Produkt übergibt und verkauft. Ist das wahr? Antwort: Nein, das ist nicht wahr. Ich kenne viele Bedarfe. Zum Beispiel den von Leuten, wie es heißt, an erschwinglichem Wohnraum. Der Bedarf zählt schon mal nicht. Ich hätte auch so einige Bedarfe. Ich entdecke nicht, wo sie für welches Geld für mich erschwinglich oder befriedigbar wären. Die 6 Millionen Arbeitslosen, die hätten auch einiges an Bedarf, vielleicht ein neues Auto. Auch dieser Bedarf, der mag bei diesen Menschen existieren und er tut, fragt sie. Zählen tut er nur nicht, weil nicht mit Kaufkraft ausgerüstet. Der fällt also schon mal weg, der wird weggeschnitten von der Marktwirtschaft und ihrem Funktionieren. Schau dir die andere Seite an. Ist es denn so, dass jeder, der seinen Scheiß produziert, ihn verkauft? Da gibt es Unternehmen wie VW, die haben rote Zahlen geschrieben im letzten Jahr. Die hoffen auf ihrem Zeug. In der Süddeutschen entdecke ich, ja, Konkurse 3000 im Monat. Ja, da müssen etliche Pleite gehen. Also wird auch bei den Anbietern gar nicht wahrgemacht, dass das Produzierte am Markt quasi wie durch eine unsichtbare Kraft seinen Käufer findet, sondern da wird gegeneinander konkurriert. Manch einer gewinnt, ein Konkurrent muss kleine Brötchen backen und schrumpfen oder er fällt raus. Mit anderen Worten, dieser Markt mit seiner Geldproduktion, der erfüllt überhaupt nicht. Was die Frage unterstellt, hier funktioniert es doch. Dieses Geld vermittelt überhaupt nicht zwei ehrlich voneinander getrennt ermittelte Größen, hier einen Bedarf an sachlichen, dort von Produzenten hergestellte Waren, die über das Geld ihren Käufer finden. Diese Behauptung, die ist nur in dem albernen Sinn wahr, wie das Sayesche Theorem, Marx-Leser, die kennen das, wie das Sayesche Theorem das wahrgemacht hat. Ja, der hat gesagt, im Kapitalismus Käufe und Verkäufe gleichen sich aus. Ja, das ist leicht zu haben. Wenn ich zum Kaufmann gehe, dann kann ich natürlich sagen, Kauf und Verkauf gleichen sich aus, weil beides in einem Akt zusammenfällt. Ja, so billig kann man dann sagen, wer kauft, hat einen Verkäufer beglückt. Und wer verkauft, hat einen Käufer. Ja, aber vorher ist erstmal alles andere an den Rändern abgeschnitten worden. Der Unterschied ist der, dass die in Russland erst noch mit der Herstellung dieses unsinnigen Zustands einerseits unterwegs sind. Dass der gesamte alte gesellschaftliche Reichtum ruiniert wird über die Bemühung von es kämpfen welche um die private Monopolisierung. Es kämpfen welche um die private Monopolisierung des Kommandos über gesellschaftlichen Reichtum, über gesellschaftliche Arbeit. Das ist hier der fertige Zustand. Das ist die ursprüngliche Akkumulation haben die hier hinter sich. Es gibt den gesellschaftlichen Reichtum überhaupt nur als privat monopolisierten. Zweitens, deswegen geht der Kampf um die private Monopolisierung aber ständig weiter. Jetzt aber als entwickelte kapitalistische Konkurrenz. Da darf man diesem System danken, dass sich diese Geier glattweg wechselseitig aufzwingen, für die Monopolisierung von gesellschaftlichem Reichtum allen Ernstes ab und zu Waren herzustellen. Nicht einfach nur zu wuchern, sondern sie zwingen sich auf, Monopolisierung von gesellschaftlichem Reichtum kann man nur, indem man kostengünstig Waren herstellt und damit Zahlungsfähigkeit bei sich monopolisiert. Damit anderen den Gewinn abjagt. Was übrigens heißt, dass dauernd Kunden nicht kriegen, was sie brauchen und dass anderen Betrieben der Gewinn so lange abgejagt wird, bis sie pleite sind. Und es kostengünstig heißt übrigens, dass dauernd Leute auf die Straße fliegen und nicht mehr gebraucht werden fürs Produzieren. Der Sorte kapitalistischen Reichtums, auf die es ankommt und dann auch keinen Lebensunterhalt haben. Das nennen Sie dann schön färberisch Rationalisierung. Sehr rationell. Also ich wollte nochmal zeigen, wie durchaus Gleiches und Ungleiches da vorliegt. Das Gleiche ist der Kampf um die Monopolisierung von gesellschaftlichem Reichtum in privater Hand. Das ist auch eigentlich das Kommandofreigabe der Preise. Das Ungleiche ist, dass das nie erfolgreich zu Ende geführt wird, dass dann die entsprechenden 100 Mafiosi übrig bleiben, die anderen expropriiert sind, wie das der Marx sagt, und dann die mit der monopolisierten Kommandogewalt über gesellschaftlichen Reichtum das Warenprodukt herbeiführen, die Ausbeutung machen, die mit ihrem übrig gebliebenen Monopolbesitz sich erstmal anleiern lässt. Das unterläuft der Staat, weil er eigentlich möchte, dass so gut wie alle Betriebe zu Kapitalen werden. Thank you. Ich habe da, mir ist das Ganze noch nicht klar. Gut. Ich habe das irgendwie, kann ich mir das eigentlich gar nicht denken, ohne den Kapitalismus, den es um dieses Russland schon drumherum gibt und an dem sie sich da auch im Ausgangspunkt gemessen haben. Ich habe gesagt, dass gemessen an dem, was der Westen an Reichtum hat, das, was es in Russland gibt, an sachlichen Reichtum, überhaupt gar keinen Wert hat, weil es eben gar kein abstrakter Dampfing der Produktion von abstrakten Reichtum gedient hat, sich also auch gar nicht mit einer Produktivität, die es um Russland drumherum gibt, messen kann. Von daher in diesem Land, auch mit dem Gold, was sie haben, überhaupt kein Wert vorhanden ist, also ein abstrakter Reichtum meine ich, der zur Formierung ansteht. Das ist mir noch nicht klar, ich sehe da immer noch einen Unterschied drin, auch zur ursprünglichen Akkumulation, wo doch immerhin der vorhanden war, der dann ja, der letztlich hat zu einer Produktion von Mehrwert geführt. Und so ist dann die Sache größer geworden. Aber der Ausgangspunkt ist doch ein tatsächlicher abstrakter Reichtum in Form von Edelmetallen und Edelmetallen. Ja, aber eine Bestimmung von abstraktem Reichtum, die haben wir gerade gehabt. Private Monopolisierung ist nämlich die erste Bestimmung von diesem Dreck. Gewaltsam gesichert durch einen Staat, der sagt, was einem gehört, das gehört dem anderen nicht. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern. Das ist die Beschaffenheit des Reichtums. Und da muss man sagen, erstmal, der Ausgangspunkt ist so, das hat es in der Sowjetunion nicht gegeben. Gab es Volkseigentum oder wie das der Quatsch da geheißen hat. Pass auf, ich sag nochmal mit einem Einsatz, was mir Schwierigkeiten macht. Sowas anzuleiern, wie eine ursprüngliche Akkumulation, dafür müssen sie sich doch erstmal vom Rest der Welt abnabeln. Weil ansonsten vergleichen sich doch gleich Produktivität. Und weil sie das, diese Abnabelung doch auch gar nicht wollen, da habe ich mir gedacht, das kann doch auch gar nicht gehen, dass sich von alleine praktisch eine Wertproduktion hinterstellt, die vom Maßstab hier die schon immer unterstellt. Ich habe auch ein bisschen das Problem gehabt, weil du es vorhin formuliert hast, als das klappt nicht, weil sie sich einen Maßstab gesetzt haben, das heißt Weltmaß. Da habe ich das Problem gekriegt, liegt das daran, dass sie hier einen falschen Maßstab gesetzt haben oder liegt das am Weltmaß? Mir ist nicht klar geworden, wieso das am Maßstab liegt. Den Maßstab haben doch die Entwicklungsländer genauso. Kann aber nicht mehr daran liegen, dass sie was Falsches vorgenommen haben. Das, was da hinten in dem Beitrag gesagt worden ist. Die Russen wollen von vornherein nicht einfach Kapitalismus, sondern sie wollen ihn unter diesem Vorzeichen einen nationalen, mit dem Rest der Welt konkurrenzfähigen, einen weltmarktfähigen. Das stimmt. Das stimmt. Die Frage ist, wie sich das verhält zu den von mir vorhin vorgetragenen Argumenten, was sie an innerer wirtschaftlicher Zerrüttung bei sich herbeiführen durch die Preisfreigabe. Trennen wir mal für den Moment die beiden Seiten. Ich habe sie erstmal getrennt. Das Ergebnis, das bei denen sich einstellt, dass ihre Transportgüterindustrie nicht mehr funktioniert, das ist erst einmal nicht die Wirkung davon, dass die sich verglichen hätte mit der hiesigen. Das ist nicht das Ergebnis einer ausgetragenen Konkurrenz mit fraglos überlegenen Kapitalisten, die es im Westen bereits gibt, sondern dies ist erst einmal das Ergebnis eines Verhältnisses zwischen ihrer alten Produktionsweise, der Größe der Betriebe, den Lieferkontingenten, auf die sie fest rechnen konnten, mit der sie auch gewohnheitsmäßig die Reproduktion und die Erweiterung ihrer Betriebe organisiert haben. Diese Messlatte, schau dir die für einen Moment an, diese Messlatte, die wird kaputt gemacht, wenn ich sage, ab sofort gelten freie Preise. Warum? Das ist mit Händen zu greifen. Wenn gestern 100 Tonnen Reifen geliefert wurden für die Tonne x Rubel und heute kostet die Tonne 2x Rubel, doppelt so viel, dann kommt nur die halbe Tonnenzahl an. Das ist der Abbruch der Stufenleiter der Produktion. So, erstmal sage ich, das, was einem da als Kaputtmachen von Produktion und Industrie unterkommt, das hat seinen Grund darin, dass sie ihren alten Produktionsapparat, der wegen ihrer planwirtschaftlichen Ziele staatlich festgelegte Größenordnungen und Belieferungen kannte, dass sie diesen alten Produktionsapparat und diesen darin auch existierenden Produktionszweck einem ganz neuen unterwerfen. Und der neue heißt, Geld, an Geld soll sich alles entscheiden, was einer kaufen kann und was er nicht kaufen kann. So, erst einmal das. Damit hat die Sache ja auch in meiner Geschichte nicht das Ende gefunden. Dass sie das jetzt nicht zulassen, quasi das Zusammenschrumpfen ihres überkommenen Produktionsapparats auf ein Ergebnis, in dem es einige erfolgreiche Wucherer gibt, die jetzt auf den Sachen hocken und anderen, die aus dem Rennen gefallen sind, dass sie das nicht zulassen, das kommt aus dem Maßstab, den du nennst. Sie wollen nicht den alten gigantischen Apparat zu einer mikroskopisch kleinen Form von Kapitalismus heruntergewirtschaftet wissen, sondern sie wollen, dass quasi das Ding, wie es geht und steht, mit der kapitalistischen Konkurrenzfähigkeit austaffiert wird. Das wollen sie. Und weil sie das wollen, lassen Sie die Wirkungen, die Sie selber freisetzen, mit der Preisfreigabe nicht zu und drucken Rubel. Und damit machen Sie den Ruin komplett. Damit entwerten Sie nämlich auch noch das Geld, das sich bei den erfolgreichen Verkäufern angesammelt hat, weil das Geld seine Funktionen nicht mehr erfüllt, wertlos wird. Und schmieren den Wucher. Obwohl er immer unlustiger wird, weil man sich nicht mal mehr sicher sein kann, ob sich Wuchern lohnt. Ja, sowas machen die da. Nochmal, die Russen, die sehen diesen Prozess, den sie da machen, verkehrt herum. Wenn sich die Russen darüber streiten, warum geht es bei uns bergab? Dann heißt Ihre Erklärung, das liegt an der falschen Geldpolitik. Das liegt daran, dass zu viel Rubel gedruckt werden. Dann muss man sich nicht wundern, wenn sie wertlos werden. Die andere Fraktion sagt übrigens, dass die Wirtschaft bergab geht, liegt daran, dass zu wenig Rubel in die Wirtschaft gepumpt werden. Denn wenn Betriebe nicht einkaufen können, weil sie kein Geld haben, muss man sich nicht wundern, dass sie nicht produzieren. Beide Argumente unterstellen, dass am Quantum der gedruckten Rubel, also an ihrer hoheitlichen Ausstattung der Wirtschaft mit Geldmassen, hängen würde, dass die Wirtschaft kaputt geht. Das ist ihre Auffassung. Die Wahrheit ist umgedreht. Erst haben sie dadurch, dass der Rubel überhaupt als Zweck der Produktion etabliert wird, die Zerstörung herbeiregiert. Und dann wollen Sie mit Geldpolitik Rubel drucken, Kredit geben oder auch schenken, die Wirkung vermeiden. Da ist die Geldpolitik die Folge des bereits eingetretenen Niedergangs und nicht der Grund. So, jetzt auf deine Frage bezogen. ein Moment von abstraktem Reichtum kommt auf diese Weise zustande. Es kommt nämlich zur Trennung des Reichtums von den gesellschaftlichen Bedürfnissen gebrauchswertmäßig betrachtet. Der Reichtum tritt in das feindliche Verhältnis zum gesellschaftlichen Bedürfnis, nicht es befriedigen zu wollen, sondern es ausnutzen zu wollen, als Zahlungsfähigkeit plündern zu wollen. Das kommt zustande. Aber nur nach der negativen Seite eigentlich. Ohne das, nimm die Mafia, die häufen Geld auf. Das Geld funktioniert in diesem Land aber nicht. Als, jetzt habe ich einen geldmäßig monopolisierten Vorschuss und unterwerfe mir sachlichen Reichtum und Arbeitskraft, um einen Betrieb zu machen. Diese Leistung des abstrakten Reichtums Geld in der Hand eines solchen Mafiosis eintritt, ist das Geld schon unfähig geworden, das zu kaufen, was es gestern noch hätte kaufen können. Oder es gibt es sachlich nicht. Umgekehrt bleiben Betriebe auf monopolisierten sachlichen Reichtum durchaus, das gibt es immer noch einen. Der ist auch monopolisiert, das ist ihr vom russischen Staat auch gesicherter Rechtstitel, wuchert doch. Also sagen wir mal erstmal, macht Privatwirtschaft. Die Trennung ist auch dort da, aber sie fällt für die Betriebe katastrophal aus. Das Zeug erreicht keine Zahlungsfähigkeit, die den Betrieb bereichert. Es ist nur das negative Trennung von nicht Warenkapital. Das kommt da alle Nase lang zustande. Es kommt auch nach der anderen Seite hin massenhafte Enteignung von Leuten, also der Potenz nach, der vogelfreie Arbeiter, der kommt da wirklich zustande. Aber auch nur nach der einen Seite, dass er nichts hat. Bei denen gibt es unproduktive Sorte, Lohn zu kürzen, nämlich einfach nicht auszahlen. Das ist natürlich das Billigste für Lohnarbeit. Bloß hat jetzt diese Kohlebergwerke, die verdienen noch nichts daran, dass sie nichts zahlen. Sie zahlen halt nichts. Das dürfte, also dann steht wieder hier in der Wirtschaftspresse, naja, da müssen Sie dann schon sagen, ein deutscher Arbeiter kostet so viel wie unendlich viele russische Kumpel. So, daraus folgt jetzt durchaus was, also an das, was du noch weitergedacht hast. Jetzt wollen sie ja nicht nur Kapitalismus auf Weltmarktniveau bei sich eigentlich haben, sondern sie machen ihn auch gleich im Weltmarkt. Da kann man jetzt eine Konsequenz schon ziehen. Wenn sich bei Geldbesitzern, wenn sich bei Monopolisten von sachlichem Reichtum immerzu einstellt, dass Russland kein Mittel, also die anderen Gangster da und die Mittellosen und so weiter, dass die kein Mittel zur Geldvermehrung sind, dann gibt es gleich, so gut es Betriebe oder Geldmafiosi können, mit der Erlaubnis des russischen Staats, also mit Konvertibilität und so einem Quark, man ist dem Weltmarkt geöffnet, gibt es bei denen eine Konsequenz. Die heißt Ausverkauf. Die heißt Kapitalflucht. Sowas liest man jetzt. Ja, wenn Russland nicht das Mittel ist, monopolisierten Reichtum als Kapital einzusetzen, private, auch alte Betriebe, haben mittlerweile einige Millionchen in ausländischen Banken in Form von Geld. Titeln auf Konten, tun den Teufel, das jemals wieder Russland als Gefahr auszusetzen. Dann gibt es natürlich auch beim sachlichen Reichtum das, dass man probiert, wenn das Öl, solange es noch fließt, ja, und nicht in die Taiga, es in den westlichen Markt, gegen Dollar, gegen D-Mark loszuwerden. Das wirkt auf die russische Ökonomie schon wieder als Ausfall. Das ist aber wie die Fortsetzung jetzt des Arguments und nicht wie Gegensatz dazu. Also aufs Land bezogen kommt da schon durchaus was zustande, was zum Kapitalismus dazugehört. Das sind zum Beispiel Phänomene, die sind sehr üblich in den sogenannten Drittweltstaaten. Ausverkauf gegen auswärtiges Geld ist und dort das Geld kapitalisieren, das gehört zum Kapitalismus dazu. Es ist bloß nicht der Kapitalismus, den sich der Jelzin wünscht. Gut, das war eine Verlängerung des Dezimierungsprozesses, den sie in ihrer Wirtschaft mit der Herrschaft des Rubels als dem maßgeblichen Zweck eingeführt haben. Betriebe kommen auf diese Konsequenz, wenn schon die im Land zu verdienenden Rubelmengen immer weniger dazu taugen, damit zu kaufen. Entweder weil sie sich dauernd entwerten oder das Käufliche gar nicht mehr im alten und gewohnten Umfang vorfindlich ist. Dann leiten sie das ein, was sie selber als Ausverkauf erleben. Ihr Öl, ihr Gas wird nach außen gegen Devisen verkauft. Und der Mangel an Sachlichem, der in Russland längst existiert, wird durch diese Ausflucht der Betriebe verschärft. So sieht es bei denen aus. Die Wirkung in Bezug auf die Leute, mit Händen zu greifen, die werden immer ärmer, haben immer weniger Arbeit, fliegen raus, weil die Betriebe nicht mehr produzieren und bevölkern das, was man Schwarzmarkt oder Trödel nennt. Die verkaufen ihren letzten Samovar, um zu überleben. Die Wirtschaft Russland kriegt deswegen so ein folkloristisches Bild. Das sind auf der einen Seite marode Betriebe, die versuchen, Devisen außen zu verdienen, so gut es geht. Das sind auf der anderen Seite Schwarzmarktfiguren, die ums Überleben kämpfen, und die letzten Habseligkeiten versuchen, gegen Rubel oder andere Sachen im Tausch loszuwerden. Und das ist in der dritten Abteilung das, was man als Mafia kennt, wo man sich quasi per Gewalt und Raub in den Besitz von den letzten sachlichen Gütern setzt und die verkauft oder verschiebt nach außen. Ich habe eingangs gesagt, diese Sorte wirtschaftlicher Zerstörung, die die Einführung der Marktwirtschaft bei den Russen ist, die hat was zu tun damit, dass das Volk den Kopf wiegt und sich fragt, warum man eigentlich gegen Tschetschenien Krieg führen soll. Diese Sorte Wirtschaft auf dem eigenen Territorium zu etablieren, das ist jetzt mal meine Behauptung. Das ist sowas wie die Zersetzung einer staatsbürgerlichen Loyalität. Sowas macht einen Volkswillen kaputt. Warum? Was ein Russe von seinem Staat erlebt, ist was sehr Paradoxes. Dieser Staat setzt nämlich lauter Imperative in die Welt, die auch für den gehorsamsten, staatstreuesten Menschen schlechterdings nicht befolgbar sind. Ganz jenseits der Frage, auf die vielleicht ein kommunistisches Hirn kommen könnte, ist es gut für mich, ist es schlecht, will ich das? Nein, den besten Willen zum Unfug vorausgesetzt. Das ist nicht erfüllbar, was der Staat dort an Direktiven ausgibt. Der sagt seinen Leuten, geht arbeiten. Es ist für euch, ihr verdient. Das ist nicht der alte staatliche Zentralismus, von dem ihr geknechtet wurdet. Geht arbeiten, geht kaufen, spart. Und den Betrieben sagt er, produziert. Ja, arbeiten, geht arbeiten. Da muss ich gar nicht die Arbeitslosen zitieren, die fragen sich, wo? Einer, der arbeitet, der fragt sich, wozu? Die Leute sitzen in ihren Bergwerken, liest man, und arbeiten ein halbes Jahr ohne Geld. Ja, arbeiten, um zu leben, war der Auftrag, und was stellen Sie fest? Sie arbeiten, ohne leben zu können. Kaufen, ja, wie denn ohne Geld? Und selbst mit Geld, das ist das Falsche. Immer mehr rücken immer weniger gegen Rubel raus, weil man das Geld fremder Staaten braucht. Devisen, auf dem eigenen Markt. Sparen, ja wovon, wozu? Produzieren, womit? Nachschubmangel. Aus alten Eisenbahnwaggons Achsen ausschweißen, um sie in neue zu setzen. Der Bericht über die Bergwerke, der war einfach haarsträubend. Da müssen Menschen mit bloßer Muskelkraft aus Stollen, die dicht gemacht worden sind, die abgebaut sind, mit ihrer bloßen Muskelkraft die Gleise für die Loren rausstemmen, weil das der einzige Weg ist, überhaupt aus dem nächsten Stollen ein Stück Kohle zu gewinnen. Es gibt diese Gerätschaften nicht mehr, käuflich. Ja, produzieren womit? Der Staat tritt also seinen Leuten so gegenüber, dass er sie zu Funktionen anhält, zu Diensten anhält, die einfach nicht gehen und für deren Erfüllung er sich dann auch nicht als nützlich erweisen kann. Und was die Leute dann angesichts dieser Lage sich als Notnagel zurechtlegen, das ist verboten. Schwarzmarkt, Devisenschiebereien, Bandenwesen. Wenn man jetzt ein Russe ist, muss man sich in eine ausweglose Zwickmühle verstrickt sehen. Das, was die Bürger sollen, geht nicht. Das, was sie notgedrungen machen, dürfen sie nicht. Ja, sowas lässt einen staatstreuen Menschen an seinem Staat zweifeln. Die Russen werden, nachdenklich ist das Mildeste, wütend. Aber nicht wegen eines fehlenden Nationalismus, sondern wegen ihres Nationalismus. Es ist nämlich nicht die Wahrheit über diese Russen, auch wenn das manchmal so anklingen mag, dass sie sagen, von diesem Laden haben sie jetzt endgültig die Schnauze voll, sie wollen zurück zu ihrer alten Planwirtschaft oder vielleicht, wir wollen ja nicht mit dem Schlimmsten rechnen, mal was ganz Neues, Vernünftiges machen. Das ist gar nicht die Denkungsart dieser Menschen. Sondern diese Leute begegnen ihrem Staat so, dass sie sagen, den Maßstab der politischen Führung, den teilen wir. Ein Aufbruch der Nation durch Marktwirtschaft und Reformen, da sind wir dafür. Diesen Maßstab kritisieren wir nicht. Den teilen wir. Was wir aber nicht teilen, Jelzin, das ist ein Befund. Der Befund der politischen Führung heißt nämlich, da habt ihr euren Aufbruch. Und den entdecken die Russen nicht. Stattdessen müssen sie erleben, dass die Führung das, was der Russe als Niedergang seiner alten stolzen Nation erlebt, politisch und wirtschaftlich, dass dieser Niedergang nicht nur von den eigenen politischen Führern verschuldet ist, sondern von denen verteidigt wird. Verteidigt wird nämlich mit dem Argument, weiter so mit den Reformen. Ja, das lässt einen Menschen zweifeln. Anders bei der politischen Führung. Das ist ja auch noch ein bisschen rätselhaft, wie diese Führungsklicken es hinkriegen, den von ihnen selbst angeleiteten Zersetzungsprozess sehenden Auges beizuwohnen, ohne die Notbremse zu ziehen. Der Grund dafür liegt in ihrem Geisteszustand. Oder ich kann auch sagen, in zwei Argumenten, mit denen sie dieses ihr Werk begreiflich finden, sodass man an ihm festhalten kann. Das erste Argument lautet, nicht die Reformen sind schuld daran, dass es so mit Russland bestellt ist, sondern es liegt am Tempo der Reformen oder am Maß. Sie gehen zu schnell, sagen die einen, die anderen sagen zu langsam. Die einen sagen, die gehen zu halbherzig. Die anderen sagen, halt, stopp, nicht alles auf einmal. Der wirkliche Grund wird damit nicht erwischt, sondern verfehlt. Und es gibt ein zweites Argument, mit dem sie sehenden Auges weitermachen. Das enthält einen Sprengsatz, mit dem sich die, die gestern noch gemeinsam gesagt haben, wir ziehen die Reformen durch, mittlerweile an die Gurgel gehen. Dieses Argument, das liegt in folgender Optik. Die Russen denken, wann immer sie einen Mangel erkennen in ihrer Wirtschaft, Betriebe machen dicht, es kommt nicht das gewünschte Ergebnis zustande, wann immer sie einen solchen Mangel entdecken, schließen sie, das muss daher kommen, dass die Macht in diesem Staat behindert wird, dass nicht auf die Führung gehört wird, dass es quasi sowas wie Sabotage gibt. Wer so denkt, der hängt einer Idealvorstellung an, die darin besteht, dass würde die Macht unangefochten gelten, ohne Kritik und Widerspruch, das von ihr selbst gesteckte Ziel erreicht würde. Das ist nicht die Wahrheit, weil ob eine Macht ihr Ziel erreicht, hängt noch ein bisschen davon ab, was sie eigentlich macht, ob das zu einem Gelingen führen kann. Die aber denken, wenn die Macht nur ohne Einspruch regiert, dann klappt das. Das ist ein Idealismus, eine Wunschvorstellung. Und mit der ausgerüstet werden die politischen Weggefährten von gestern ärgste Feinde. Denn wenn man so denkt, unangefochten muss die Macht sein, dann fluppt das. Dann wird jede Kritik, auch die nationalistischste, die gut gemeinte, ein Beweis für ausgebliebenen Gehorsam. Da ist man was schuldig geblieben, wenn man als Gaida oder Kaspulatov sagt, Jelzin, das ist scheiße. Nämlich den Gehorsam, der zum Erfolg führen würde. Jetzt sind die, die an den nationalen Erfolg mahnen, Vaterlandsverräter und schuld am Niedergang der Nation, weil sie den Gehorsam nicht aufbringen, von dem Jelzin und seine Truppen behaupten, gäbe es ihn, ginge alles auf. Darüber kriegen die sich so in die Wolle, dass sie sich wechselseitig als die Figuren anfeinden, die die Nation verspielen, und darüber zetteln sie einen Machtkampf an, der, man kann gar nicht sagen, um den Staat geführt wird, sondern der an die Stelle des Staatmachens tritt. Die streiten sich nicht um, wer hat wie viel Sitz und Stimme in einem funktionierenden Staatsapparat, der seine Gesellschaft im Griff hat, der die eingerichteten Ministerien hat, der seine wirtschaftlichen Direktiven rausgibt. Die streiten sich nicht um so ein funktionierendes Gewaltmonopol und den Einfluss darin. Anstelle eines solchen gar nicht etablierten Gewaltverhältnisses ist der Streit der Figuren darüber getreten. Schuld am wirtschaftlichen Niedergang ist der, der auf ihn zeigt. So gesehen ist die Illoyalität, die das russische Volk gegenüber den Führungsfiguren an den Tag legt, die Krieg führen wollen, ein Langzeitprodukt, nämlich aus diesem wirtschaftlichen sogenannten Erneuerungsprozess. Das ist kein Kopfwiegen, das bei Tschetschenien aufkommt, da explodiert das. Und zum anderen, was die Nationalitätenfrage angeht, wenn so die wirtschaftliche Ruinierung Russlands weiter betrieben wird, dann ist natürlich dem längst etablierten, ins Recht gesetzten Selbstständigkeitswahn der Vielvölker ein ums andere Mal mehr Nahrung geboten dafür, warum es ein einziger Schaden ist, warum es kein Vorteil sein kann, in diesem föderativen Staat bei der Stange zu bleiben. Tschetschenien ist deswegen kein Einzelfall. Man hört ja jetzt schon, wer als nächstes mit demselben Projekt liebäugelt. Die Nachbarn da im Kaukasus, die Inguschen und so fort und so fort. Darin wollte ich zusammenschließen, den Verfall an staatsbürgerlicher Loyalität, der in diesem Land zu beobachten ist, mit dem wirtschaftlichen Niedergang, der die Einführung der Marktwirtschaft in Russland ist. Da mache ich jetzt eine Zäsur, weil was ich jetzt noch zu sagen hätte, bezieht sich auf die Kalkulationen des Westens, mit denen er sich dem Fall Tschetschenien im Besonderen, aber auch Russland im Allgemeinen widmet. Also deswegen ist der Spaß, der da mal, wegen der letzten Ausführung, ist der Spaß, der da vorhin mal von da hinten kam, halt dann doch keiner. Ideale Situation. Wenn sich Militärs mit den politischen Führern drüber streiten, was soll der Quatsch eigentlich, ein Krieg gegen das eigene Volk und so, und das Volk unterwegs ist und sagt, sehen Sie überhaupt nicht ein, dass für sowas Ihre Buben sterben sollen und sich dann auch noch mit Militärs vertragen und so weiter. Das, Da merkt man zwar, dass der Nationalismus von diesen Leuten nicht spurt, aber klug geworden sind sie nicht. Sie sind einfach enttäuscht als Nationalisten. Sie wollen diesen Quatsch nicht ablegen, sondern sagen, ja, eigentlich hätte ich einen besseren Staat verdient. Das ist das Traurige. Ansonsten wären die Bedingungen ideal. Eine Aussprache zu dem bisher Gesagten gewünscht? Oder soll ich den Punkt Westen noch nachtragen? Wollt ihr euch noch was überlegen? Wir sind für alle Lösungen offen. Passt alle. Ich fasse mich mal kurz, was den Westen betrifft. Ich meine, dass ich die Sache so zusammenfasse. Der Westen begleitet diesen Zerfallsprozess in Russland mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil der Zerfall gut ist. Weinend, weil ein Ärgernis darin besteht, dass dieser Zerfall außer Kontrolle zu geraten droht. Meine Belege dafür habe ich den Äußerungen des Bundeskanzlers in der Bild-Zeitung entnommen. Kohl hat sich in der Bild-Zeitung zum Tschetschenienkrieg mit zwei Argumenten verbreitet. Erstens hat er darauf hingewiesen, unbedachte Handlungen zu unterlassen, weil Russland immer noch eine mächtige Atommacht ist. Das war das erste Argument. Zweitens hat er davor gewarnt, dass diese große Atommacht im Chaos versinkt, weil damit nämlich die Zerfallsprodukte in den Besitz von mächtigen Waffen kommen und doch gar nicht vom Westen ausgesuchte und bestellte Führer sind, sondern so dahergelaufene, wie Dudajew. Unberechenbarkeit. Dem ist zweierlei zu entnehmen. Zum einen sagt der Hinweis auf diese riesige Nuklearmacht, dass die Stabilität dieses Landes für Bonn ein Ärgernis ist. Als diese atomare Großmacht, die Russland immer noch ist, hat es Deutschland damit einer Schranke seiner Außenpolitik zu tun, die man weghaben möchte, die aber so ohne weiteres von außen gar nicht zu beseitigen geht. Deswegen der Hinweis, Achtung, das ist eine mächtige Atommacht, keine unbedachten Handlungen. Die flößt Respekt ein. Die Stabilität Russlands, dass dieser Machtklotz also fortexistiert, ist wegen dieser beschränkenden, ärgerlichen Wirkung auf Deutschland eben ein Ärgernis. Nur die Instabilität, sofern sie völlig außer Kontrolle gerät, ebenso. Diese beiden sich widersprechenden Seiten die sind zu einem Ideal kombiniert worden, das sich die Bonner Außenpolitik in Bezug auf Russland zugelegt hat. Und dieses Ideal besteht darin, dass man von Russland gern stabile Verhältnisse und Ansprechpartner hätte, die auf eine kontrollierte Verkleinerung, Zersetzung, Zerstörung dieses Staates hinwirken, den man, wie gesagt, von außen nicht so ohne weiteres wegputzen kann. Das ist in etwa die Vorstellung einer durch die Russen selbst herbeigeführten Selbstentmachtung. Und für diesen Unsinn oder für dieses Ideal gibt es nach Bonner Dafürhalten sogar eine Personifizierung. Einen Mann in Russland, von dem man bis jetzt noch meint, der erfüllt diese Voraussetzungen. Das ist unser Boris. Der hat gute Referenzen, weil er seinen Laden wirtschaftlich an den Rand des Ruins führt. Eine Machtposition des russischen Militärs, der russischen außenpolitischen Rechte nach der anderen preisgibt. Zuletzt hat großen Beifall gefunden der Abzug der Roten Armee aus der Ex-DDR. Insofern hat der Mann gute Referenzen, weil er nach außen hin die verlangte Weichheit, Dienstbarkeit an den Tag legt, die man sich wünscht. Und andererseits, nach innen hat er bislang die Härte aufgebracht, jeden, der gegen diesen Prozess des Niedergangs das Maul aufmacht, zur Raison zu rufen. Nicht nur den Kaspulatow und das Parlament, da gibt es ja auch die sogenannten Ewiggestrigen aus dem Militär, die dem gar nicht mit Freuden beiwohnen. Das war so. Aber es liegt in dieser doppelten Funktion, die man von dem Mann will, dass auch Zweifel aufkeimen, ob er eigentlich der Passende ist. Um es mal zu kontrastieren, die Zweifel rühren nicht daher, ob der Mann noch seiner Gesundheit Herr ist oder ob er ein Säufer ist. Das haben auch Leute im Westen hingekriegt, lallend vor die Mikrofone zu treten nach geglückten Wahlen. Strauß, hab ihn selig. Der Zweifel kommt nicht aus einem Schillern dieser Persönlichkeit, Jelzin. Der schillert zwar, aber der Grund für diesen Zweifel kommt aus dem doppelten Anspruch, mit dem der Westen eine solche Führungsfigur befrachtet. Nämlich Stabilität im Laden aufrecht zu erhalten, nur zu dem Zwecke, eine fortwährende Instabilisierung seines eigenen Landes herbeizuregieren. Aus diesem doppelten Anspruch erwächst ein Zweifel, den man am Tschetschenienkrieg sehr schön sehen kann. Denn einerseits müsste man ja sagen, wenn Boris Jelzin einem wild gewordenen Dudajew nicht einfach das Feld überlässt, ihm nicht die Hinterlassenschaft der Roten Armee in den Rachen wirft, sondern ihn bei der Stange hält, dann wäre das doch durchaus denkbar, als Beitrag zur Vermeidung des Chaos zu würdigen. Da hält er doch seinen Laden zusammen, wie ihm aufgetragen war. Andererseits aber, aus derselben Aktion erwächst der Zweifel, weil Tschetschenien bei der Stange zu halten, lässt einen Selbstbehauptungswillen dieser Macht erkennen, der ja gerade das Ärgernis war. Also gerade dann, wenn er seinen Laden beieinander hält für stabile Verhältnisse, muss notwendig der Verdacht aufkommen, ob das nicht doch bloß zu eigensüchtigen, nationalen Machterhaltungszwecken geschieht, statt zu dem westlicherseits in Auftrag gegebenen Programm, den Laden auf der schiefen Ebene nach unten zu halten. Also sind jüngst Zweifel aufgekommen, ob Boris noch unser Boris ist oder ob nicht die harte Hand, die er in Tschetschenien beweist, schon ein Indiz dafür ist, dass er zur Kategorie der russischen Großmachtpolitiker gehört, wie Schirinowski oder Gradschow. Der Zweifel ist fürs Erste durch den Streit des Bundeskanzlers mit Lambsdorff entschieden worden, dass Jelzin ein Dudes-Freund bleibt, dass man aber Dudes-Freunde deswegen hat, weil man denen ganz besonders offen und ehrlich den Marsch blasen kann. Darin drückt sich genau dieser doppelte Anspruch aus. Man mag ihn, weil man ihn für den passenden Regenten hält, der seinen eigenen Laden kaputt macht, sich westlichen Ansprüchen, Direktiven gefügig zeigt. Entsprechend dieser Doppelfunktion, mit der der Westen Russland betrachtet und behandelt, ist im Tschetschenienkrieg auch die außenpolitische Einflussnahme ausgefallen. Die war nämlich entsprechend dieser doppelten Aufgabe doppelgleisig. Einerseits wurde von Kinkel gesagt, auch von Clinton, Anerkennung ist fällig. Wir anerkennen, dass Tschetschenien ein Teil der Russischen Föderation ist. Wir geben nicht Dudajew Separatismus recht. Also wir anerkennen, das gehört zu euch. In der erkennbaren Berechnung, dass eine zu offene Feindschaftserklärung den Rückfall auf den großrussischen Nationalismus beflügelt, den man nicht haben will. Also Anerkennung. Andererseits eine Anerkennung, die sehr deutlich nicht auf Einmischung verzichtet. Nach der Anerkennung ist nämlich das zweite Argument von Kinkel, aber ein Militäreinsatz dieser Art, das ist unverhältnismäßig, verstößt gegen die Menschenrechte, die ihr selbst unterschrieben habt, gegen verschiedene Abmachungen und so fort. Nehmen wir nur das Argument unverhältnismäßig. Tschetschenien gehört zu euch, aber euer Militäreinsatz ist unverhältnismäßig. Zu viel Gewalt. Man fragt sich, woran gemessen zu viel? Wenn der russische Zweck das Maß ist, muss man sagen, passend gewählt. Die haben sich durchgesetzt bis jetzt. Ja, wenn man auf das raus will, was Kinkel vorschwebt, das Maß soll nämlich der Feind sein, dann müsste man auf einen Tschetschenen einen Russen tun, sodass man nicht gewinnt. Das klingt absurd, ist aber genau das, was Kinkel meint. Das ist nämlich der Inhalt seiner Forderung. Autonomieverhandlungen, das wäre die verhältnismäßige Weise, den Konflikt zu regeln. Ja, was heißt das? Man anerkennt Tschetschenien als Teil Russlands. Um den Preis, dass Russland anerkennt, dass Tschetschenien ein ernstzunehmendes Recht auf Unabhängigkeit hat. Was also als Kritik an der Quantität des Gewalteinsatzes da vorgetragen wird, unverhältnismäßig, zu viel, ist in Wirklichkeit eine Kritik an der Qualität, am Zweck dieses Einsatzes, nämlich sich durchsetzen gegen Separationswillige. Das Prinzip, das da kenntlich ist, das ist die Leitlinie, mit der der Westen an Russland bohrt. Russland wird als Partner anerkannt, indem man die Messlatte für erlaubte Selbstbehauptung Russlands stetig weiter nach unten hängt, bis am Ende der Spielraum der eigenen Machtkalkulation gegen Null tendiert. Das ist das Ziel, das wird auf diese Weise am Tschetschenienkrieg durchexerziert. Und die Frage, die man sich im Westen stellt, ist, wie lange steht Boris noch da zu zur Verfügung. Dass das eine Frage ist, leuchtet natürlich hiesigen Regierenden ein, weil sie wissen, welch eine Zumutung diese Politik für jeden Nationalisten ist, der sein Land beieinanderhalten, stark machen möchte, weil nämlich das Verlangen an diesen dort regierenden Nationalisten namens Jelzin ist, den dadurch zu betreiben, dass man Macht und Reichtum und Einfluss dieses Landes auf Null herunterbringt. Jedenfalls so weit herunterbringt, dass dieser Staat ein westliches Lizenzunternehmen wird. Das ist das Ideal. Ja, ich habe das am Anfang so erläutert, dass ich gesagt habe, an den Einwänden, die vorgetragen werden gegen diesen Krieg, aber auch, kannst du sagen, daran, dass er durchgeführt wird, entdecke ich, dass zwei sich ausschließende Argumente im Widerstreit miteinander liegen. Schau als Armeeangehöriger auf Tschetschenien, das unabhängig werden will. Wie heißt dann die Lagebeurteilung? Heißt die Lagebeurteilung, das sind doch unsere Leute, wir sind doch ein Volk, gegen die geht man nicht vor? Das ist eine Fraktion. Oder stellt man sich auf den Standpunkt, das kann doch nicht angehen, dass von diesem unserem Staat ein Stück Territorium samt Insassen weggebrochen wird. Das Merkwürdige ist, dass diese Frage gar nicht für die entschieden ist. Vom Standpunkt des jetzigen Staates wäre doch die passende, dazugehörige Auffassung, ja, diese Armee ist natürlich diesem Souverän verpflichtet, die verteidigt sein Territorium, dazu gehört Tschetschenien. Dieser Auffassung steht die ganz andere entgegen, die aus einer Staatsräson herrührt, die nicht die des jetzigen, sondern des Verblichenen ist, die da sagt, wir als Rote Armee haben immer schon zu Zeiten der alten Sowjetunion eines geschworen, wir verteidigen dieses Gesamtvolk gegen äußere Anfeindung und regeln keine inneren Gegensätze. Wenn die beiden Argumente gegeneinander gestellt sind, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der durchgesetzte Standpunkt in dieser Armee nicht ist, dieser heutige, hier existierende Souverän ist der oberste Zweck, für den wir fraglos in den Krieg ziehen. Dass sowas überhaupt zweifelhaft wird, ja, das mag man noch ein Stück weit mit dem nostalgischen Rückgriff erklären und sagen, Sie waren doch jetzt 40 Jahre lang gewohnt, nicht gegen innen, sondern gegen außen zu ziehen. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass die Russen selber systematisch Gründe dafür züchten, in ihrem Land, warum ein solcher Zweifel in ihrem Volk angestachelt wird. Das war der Hinweis darauf, ja, wer seinen Leuten mit dem Versprechen auf zu neuen Ufern, diese Nation machen wir groß, da wohnt ihr einem großartigen Projekt bei, eine Zerrüttung, ein Niedergang von Wirtschaft und dann im Gefolge Politik beschert. Ja, der muss sich nicht wundern, wenn die Leute am Ende fragen, macht das Sinn, für diesen Staat Krieg zu führen? Es gibt manchmal in einer Militärseele in Sätzen, wo man sich fragt, was will er denn jetzt? Also ich habe zum Beispiel von dem Lebed folgenden Satz gelesen, der sagt, da schicken sie Jungs in Unterhosen in einen sinnlosen Krieg. Was will er jetzt? Dass die statt Unterhosen anständige Montur haben und richtig schöne, weitreichende, treffgenaue Waffen, gut geschmierte Panzer, damit das Ding auch richtig klappt als Krieg? Ja, das will er irgendwie. Oder sagt er, der Krieg ist eh nichts wert, das meint er auch. Und für den ist übrigens das erste das Argument fürs zweite. Der sagt, wenn ein Staat sein Militär so verkommen lässt, dann ist es auch Unsinn für den Staat, in den Krieg zu ziehen. Das kriegen die glatt in einem Hirn, in einem Militärkorb hin. Und du darfst nicht dagegen stellen, dass sie dann ja doch ganz schön zuhauen. Weil ich meine, dieser Widerspruch, der lässt sich bis in die Sorte zuhauen verfolgen. Nicht nur, dass da ganze Generationen und Kommandanten von Kommandantengarnituren mittlerweile verschlissen sind. Und zwar von der absoluten militärischen Führungsspitze bis zu den Unteroffizieren. Da sind auch einige schon an die Wand gestellt worden. Man merkt es auch an solchen Sachen, was soll denn das, dass die dauernd neue Verbände ins Feuer schicken? Warum müssen denn die Truppen des russischen Innenministeriums, die den Jelzin schon da beim Weißen Haus rausgepaukt haben, warum müssen die in die erste Reihe? Man merkt, es gibt glattweg innermilitärisch die Not, diese Armee erstmal richtig in die Notwendigkeit der Kriegslogik reinzuziehen. Na, dann geht natürlich was. Ne? Wenn erstmal geballert wird, dann reißt sich auch der Zweifler zusammen, weil jetzt muss er ja schießen, weil sonst wird er ja abgeschossen. Das gibt's dort offenbar. Daran merkt man den zerrütteten Stand dieser Säule der Staatsgewalt. Das, was da im Westen rumgemault wird, ne? das fällt ja jetzt eigentlich in die zweite Ausführung rein. Natürlich auch ein Schmarrn. Wenn Sie das Ding blitzartig hingelegt hätten, wären Sie hier doch auch nicht zufrieden. Trotzdem erkläre ich mir auch das so. Auch da gibt es was Doppeltes in der Kalkulation. Einerseits wäre es Ihnen gar nicht recht, dass in Russland noch alles so funktioniert, wie das der Gratschow da am Anfang mal angeberisch behauptet hat. Das ist eine Kriminellenvereinigung, 2 Fallschirmjägerbataillone, 2 Tage und der Scheiß ist erledigt. Das wäre doch den Hiesigen gar nicht recht. Andererseits denken die so, je länger dort die Kriegslogik sich hinzerrt, desto mehr bestimmt sie die Politik. Versprochene Inflationsbekämpfungsprogramm in diesem Jahr wieder nicht erledigen können. Man denkt, was ist denn jetzt los? Sollen sie beim Separatismus bekämpfen vielleicht sparsam sein oder was? Aber die denken so, die denken einfach in ihrer eigenen Logik. Das kennen sie von sich. Wenn ein Notstand der Nation die Kampfaufgabe der Nation ist, dann hört das Rechnen mit dem Geld und mit dem Ausland auf. Dann schmeißt man irgendwann internationale Währungsfondsberater, die einem sagen, du kannst doch nicht Tschetschenien befrieden, das ist so teuer, die schmeißt man irgendwann raus, mit sowas befürchten die. Dann sagt man, habt ihr einen Piepvogel, wenn ihr unseren Militärberater schicken wollt für chirurgische Schläge, bitteschön, meinetwegen, der soll Rubel fressen. Aber nimmt diese Idioten endlich weg. Ja, mit sowas rechnen sie. Das ist zwar gar nicht eingetreten, aber wenn, dann ist das einzig Wahre an dem Ideal des chirurgischen Schlags. Ich wollte ja eigentlich nicht hetzen, aber ich muss noch einen Ärger loswerden. Jetzt haben wir über die russische Führung geschimpft und auch über das russische Volk nicht so viel Gutes erzählt und auch die westliche Führung beschimpft. Ich muss aber noch ein Wort an die hiesigen Volksgenossen richten. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich in der ARD Kanzlertelefonate mit Jelzin. Das ist diese Spitting-Image-Imitation, wo der Kanzler dem Boris sagt, musst du immer diese Leichen da so offen rumliegen lassen, das macht keinen guten Eindruck. Ein allgemeines Hallo kommt auf, die öffentliche Stimmung ist eindeutig in dieser Frage, Tschetschenienkrieg, da eilt die Moral der Politik voraus. Die Stimmung, die man so aus Fernsehen und Zeitung und auch sonst mitkriegt, heißt, wegen der Menschenrechte müssten die doch endlich eingreifen da hinten. Statt zuzusehen und sich peinlich berührt zu geben, wenn die Leichen rumliegen. Das findet meine schärfste Ablehnung. Ich war noch nie ein Freund der Menschenrechte. Das wäre das Elementare zu diesem Thema. Ganz noch nüchtern, ohne ausfällig zu sein, haben die Menschenrechte mir deswegen nicht zugesagt, weil gar nicht erkennbar ist, warum ein Menschenrecht, das jemanden in seiner bloßen Eigenschaft als Gattung, du bist Mensch statt Vieh, anerkennt, nichts einschließt von dem, was manche immer nachträglich behaupten, dass damit gesichert sei. Zum Beispiel, wo Menschenrechte gelten, da wird nicht gehauen, da wird nicht gehungert. Das ist nicht so. Es wird im Menschenrecht nicht versprochen. Mehr als dass man einer ist, ein Mensch, wird einem ja gar nicht zugesagt. Kein Wohnraum, dass man überall demonstrieren darf, wo man will, auch das nicht. Also insofern habe ich mit diesem Recht immer schon auf Kriegsfuß gestanden. die, die es jetzt im Munde führen und sagen, wegen der Menschenrechte wäre eigentlich jetzt fällig, dass da hinten zugehauen wird, die Bonner sollen sich mal sputen. Die, die also an diesen segensreichen Idealismus oder an die segensreichen Wirkungen der Menschenrechte glauben, die gehen sehr unehrlich mit diesem ihrem Idealismus um. Die Verletzung der Menschenrechte entdecken die, die diese Interviews in der ARD abspulen und sich hinterher kaputt lachen, die entdecken die nie bei einem Arbeitslosen hier, hat dessen Menschenrechte schon mal nicht verletzt, oder bei den Pseudokrupp-Kindern aus dem Ruhrpott oder den AKW-Anwohnern. Die Liste wäre endlos. Da ist nie ein Menschenrecht verletzt. Wo sind sie verletzt? Ziemlich punktgenau da, wo die offizielle Politik im Moment Ordnungsbedarf anmeldet. Tschetschenienkrieg, kann man das den Russen durchgehen lassen? Ja, da geht ein Hallo durch die Öffentlichkeit. Menschenrechte verletzt, geht's ihnen? Ohne dass Kohl das zum Problemfall erklärt hätte und das jeden Abend durch die ARD geht, hätten ja auch die, ich übrigens auch nicht, hätten aber auch die nicht gewusst, wie viele Kaukasusvölker es eigentlich mit welchen unaussprechlichen Namen gibt. Das ist ein verlogener Titel, mit dem zum Zuschlagen aufgefordert wird. Aber nicht ein Grund, warum irgendwo auf der Welt diese Politik zulangt, weil Menschenrechte verletzt werden. Es ließe sich ja auch schlechterdings gar nicht entscheiden. Ist das Recht des Russen in seiner ganzen völkischen Menschlichkeit verletzt, wenn die Tschetschenen sagen, wir mögen euch nicht und hauen ab und machen euren Staat kleiner? Ist dessen Recht verletzt? Oder ist das Recht des Tschetschenen verletzt, der sagt, die mögen wir nicht, bei denen bleiben wir nicht? Ja, das ist eine Entscheidungsfrage, das ist Willkür. Aus dem Menschenrecht folgt es nicht. Diese Moral, die ist nicht die Wünschelrute, aus der die Politik ihren Handlungsbedarf ableitet und sagt, da müssen wir hin, da sind sie verletzt, da müssen wir auch hin, da sind sie auch verletzt. Das ist ein nachträglich nachgereichter, in vielen Ohren gut klingender Rechtfertigungsgrund, warum aus ganz anderen Interessenlagen heraus zugeschlagen wird. Und was das Drolligste ist, das kann man mittlerweile von denen selber hören. Die Tageszeitungen haben im Weserkurier was auf der ersten Seite zu lesen, die Menschen belehrt und ihnen gesagt, hört mal zu, dieses Mal bei Tschetschenien hat nicht die Moral Vorfahrt, die Menschenrechte, sondern die Realpolitik. Dieses Mal, da müsst ihr ein Einsehen haben. Da hat sich die Politik notgedrungen, das ist ein schwieriger Fall, diese riesige Atommacht, für Realpolitik statt moralische Werte entschieden. Ein Schwindel ist es. Die hat sich nicht zwischen hier dem hohen Wert Menschenrecht und dort einer Realpolitik entschieden, die Autonomieverhandlungen anmahnt, sondern die Politik hat sich zwischen zwei Interessen entschieden. Das eine Interesse ist, zeigen wir denen die Zähne und legen harte Bandagen an, drohen, machen Sanktionen, alle Warschauer Paktstaaten sofort in die NATO, vielleicht auch militärisch ein bisschen mehr Druck, oder machen wir die weiche Linie, halten unseren Wackelmann Jelzin am Ruder, damit dieser Niedergang weitergeht. Zwischen den beiden Interessen ihrer realen Politik haben sie abgewogen und entschieden. Jetzt geben sie sogar noch zu, dass Politik nicht durch Moral bestimmt ist, weil sie sagen, ja in diesem Fall muss Realpolitik sich von Moral trennen. Und sie geben es auf eine so verlogene Weise zu, dass sie den alten Aberwitz, letztlich sei Politik hochmoralisch, dadurch in Kraft setzen. Wer nämlich sagt, in diesem Fall, da muss die Realpolitik von den Menschenrechten abweichen, der sagt eben, dass sie im Prinzip und ansonsten immer diesem schönen Schein verpflichtet ist. Das wollte ich all denjenigen zu bedenken geben, die sich bei den Kohl-Jelzin-Telefonaten kaputt lachen. Die haben nur sehr vordergründig was mit Humor zu tun. Außerdem ist es ein bisschen teuer, der Humor. Die haben nur einen Sockenschuss. Es ist eher ein fader Spaß, den Kommandanten über sich widersprüchlich zu finden. Und dann auch noch damit, dass man, wo der warnt, sich selber mit Kriegsgebrüll aus dem Fenster lehnen. Die haben noch einen Sockenschuss, die Leute. Der Kohl pfeift das Parlament mit dreimal mein Freund, mein Freund, mein Freund zusammen. Weil nämlich die Herren Realpolitiker im Parlament dann mit einem Mal fällt ihnen der Groschen, was der Kohl mit seiner Kurzformel sagen will. Stehen wir denn die Alternative unser Feind durch im Moment? Und das Volk amüsiert sich darüber, da sehen sie aber schlecht aus, dass sie nicht gleich zulangen. Also zumindest das intellektuelle Volk. Das ist ja so ein Spaß von Dats-Niveau. Kohl zeigt Führungsschwäche, die sind nur wahnsinnig.